Warte mal, wir machen das nochmal, weil ich habe jetzt mittendrin, ich habe jetzt mittendrin die Lautstärke runter geregelt, was natürlich auch bescheuert ist. Vor allem, ich könnte doch einfach hier die Regeln. Ja. Hier Probleme damit habe, mache ich es mir einfach leise. Das ist hier Podcast. Leise Minelli und lauter. Podcasten für Dummies. Und einfach ich gehe lauter. Bitte die Finger von den Lautsprechgeräten. Von den Lautstärkereglern lassen während der Aufnahme. Das war jetzt auch blöd, weil jetzt habe ich neigequasselt. So kommen wir nie zum Anfang. Ihr Geschichtswissen haben Sie aus Videospielen, Ihre Umgangsformen von Reddit und Ihren Humor. Ach, reden wir nicht weiter drüber. Sie heißen Philipp, Dominik und Jürgen und Sie erzählen euch Dinge über die Vergangenheit, die ihr so garantiert noch nie gehört habt. Erklär doch mal, Jürgen. Willkommen bei Ach, dem Triumvirat für historisch inspirierte Humorvermittlung. Hallo, wir sind's. Und tschüss. Besser wird's nicht. Ich habe eine neue Arbeitskollegin, die heißt Shana. Schöner Name. Was tatsächlich ein sehr schöner Name ist. Und ich schön fränkisch den Spruch gebracht habe, das wird ja immer Shana. Wie lange ist die schon in Franken? Eine Weile. Dann hat nicht mehr lange. Auch noch nie gehört? Noch nie. Ja, ist gut. Du weißt nicht, wie oft ich in meinem Leben schon den Satz, na, weiß man's oder weiß man's nicht? Ey, den kenn ich noch gar nicht. Ja, und zwar insbesondere von Lehrern bei der Abfrage. Und also ich hatte mehrere Lehrer, die Vorstellung hatten anscheinend, dass sie die Ersten seien, die auf diese Idee gekommen sind. Spoiler, Aber irgendeiner muss ja der Erste gewesen sein. Und wenn der sich denkt, naja, den wird's dann bestimmt schon andere gemacht, dann ist ja auch blöd, ne? Eine Kollegin und gute Freundin von mir heißt sehr mit Nachnamen und hat natürlich in der Vergangenheit auch schon ganz viele Witze gehört. Wenn wir heiraten würden oder wenn du den und den heiraten würdest, wirst du sehr schön, sehr braun, sehr sonst wie. Sehr Schmidt. Also, sehr Schmidt. Mhm. Sehr Schmidt, glaub ich nicht so. Ich bin schon sehr Schmidt tatsächlich. Ja. Akte Leberkäse. Akte Leberkäse. Ja. Hier in der Region, bei einem bekannten Weinfest aus der Region, sind... Das namentlich nicht genannt werden möchte. Ich glaube, es war das Anna-Fest in Pforzheim. Vor allem, es geht gar nicht um Wein, sondern... Ein Weinfest. Es geht um Weinen. Stimmt. Moment. Ein Weinfest. Aber aber beim Anna-Fest in Pforzheim... Die ersten kritischen Blicke. Da gibt es doch ziemlich viel Wein, oder nicht? Ja, aber es ist ja kein Es ist kein Fokus. Explizites Weinfest. Du hast es gibt recht. Ja Bundesländer, wo das quasi fokussiert wird, so Rheinland-Pfalz oder so. Da wird aus den Bierkellern ganz viel Wein ausgeschenkt, ja. Ja, aber dort in dem Pforzheim, da wurden Leberkäsebrötchen geklaut im Wert von 7 Euro. Ich habe es auch gelesen. Ja. Der Hammer. Und das ist hier echt nur ein Steinwurf entfernt, also. Und hast du mir jetzt eine mitgebracht oder nicht? Ich habe gedacht, bei der Hitze, die wir heute haben, wärst du jetzt nicht so erpicht, aber ich bring mal Käse-Leberkäse mit. Das wär mega wichtig, dass wir das endlich mal tun. Aber ich hab auch wirklich, ganz ehrlich, ich habe überlegt, ob ich es heute mache, aber bei der Hitze habe ich gedacht, bis ich die hierher bringe und in dem Zustand, in dem hier alle eher vor sich hin im eigenen Saft garen, hat keiner Lust auf sowas. Ja, aber der lässt einfach ein bisschen in Alufolie dann hier auf die Fensterbank gelegt und dann wären die irgendwann fertig gewesen. Ja. Aber mitbringen ist ein gutes Stichwort. Ich habe nämlich jetzt hier endlich das, was ihr mir das letzte Mal vorgeworfen habt, hier eure Schwarzlicht-Golf-Gutscheine mitgebracht. Yay! Wirklich? Oh und Gott. Falls wir zufällig nach Bochum fahren. Ihr dürft jetzt gerne mal verteilen und angucken, weil ich muss noch was anderes holen, was ich mitgebracht habe. Okay. Ihr wisst ja immer alles schön in Reihe hören, dann kapiert ihr auch unsere fantastischen Running Gags. Der Phil betreibt einen Schwarzlicht-Minigolf in also Bochum. Also nicht ich, sondern so ein anderer. Genau, nicht der Philipp, sondern der Phil. Und tatsächlich. Moment, wir haben eine Kiste gekriegt. Eine schwere Kiste. What the... Ja, da ist der Kopf von deiner Frau drauf. Oh, Moment. Und sie ist gekühlt. Ich habe einen Verdacht. Also ich habe sie mal auf Verdacht in den Kühlschrank gestellt vorhin. Von einem Alexander. Ist irgendwas drin, was auf keinen Fall kalt werden darf. Das wäre blöd. Ja, für mich ist jetzt nur gerade die Frage, was mache ich mit diesem Paket? Ich kann es jetzt entweder gewalttätig aufreißen oder irgendjemand hat ein Messer von euch. Du, aufmachen wäre tatsächlich ganz cool eigentlich. Okay, ja, das ist vielleicht auch akustisch jetzt ganz geil. Ein befriedigendes Geräusch. Kann ich das in Endlosschleife haben zum Einschlafen? Oh, ich glaube, jetzt habe ich ins Mikro gestoßen. Das ist bestimmt gerade ein doofes Geräusch. Ich versuche mit dem Mikro schön nach. Ich muss jetzt mal tatsächlich zu meinem Handy outreachen. Ja, Moment. Nein, es swipet nicht nach links. Und vor allem, und darin befindet sich erstmal noch. Na. Das klappt ja mega gut, Philipp. Er ist bei diesen kleinen Knusperteilen angekommen und das wird ihn den Rest des Abends jetzt beschäftigen. Das ist auch bei der nackten Kanone, wo er den Türsteher bei den Oscars ablenkt, ihn mit solchen Teilen. Wo Anna Nicole Smith es nicht schafft, ihn abzulenken. Also für alle, die es jetzt vielleicht nicht so gemerkt haben, es ist Blisterfolie. Oder nein, wie heißt die denn? Diese Pop-Plop-Folie. Und darin befindet sich Kisk Lagerbier. Original Recipe since 1929. Maltesisches Bier. Oho, aber Philipp, wo haben wir denn maltesisches Bier her? Vielleicht aus Malta. Maltesien. Ja. Und es ist aber noch was anderes drin. Was haben wir hier noch? Oh. Since 1925. Kini, Bittersweet Refreshment, Classic Orange Flavor, Aromatic Herbs. Oh, das hätte ich jetzt zum Beispiel gern. Können wir das aufmachen? Ja, sicher. Weil es hat 800 Millionen Grad. Ja. Deswegen ist Alkohol schlecht. Grad. Der Philipp hat nämlich vorhin schon ganz toll Bamberger Bier mitgebracht für die Alkoholtrinker von uns. Aber das haben wir beidem drei Dosen jeweils. Geil, geil, geil, wie man zu sagen pflegt. Nein, mehr. Es ist ja mehr hier. Ich dreh durch. Also ich hätte tatsächlich gern so ein Orange-Dingsi. Aber Jürgen, warum haben wir das denn? Gib mir doch auch mal was. Und dann sollte irgendjemand mal aufhören mit dieser Folie und erklären, was es damit auf sich hat. Wir waren doch zu Gast. Und zwar wo? Ja, eigentlich waren wir nicht zu Gast. Eigentlich hatten wir einen Gast, der gleichzeitig Gastgeber war. Das ist total kompliziert. Ja, also es wurde ein Podcast aufgenommen in unseren heiligen Hallen mit uns auch noch. Oh. Aber nicht unser Podcast. Und zwar von Cinematic Smash Brothers. Wup, wup, wup. Das Witzige ist, dass die Folge, wo wir dabei sind, an meinem Geburtstag released wird. Nein, und das ist am 6. Und jetzt, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt wird's kompliziert, wisst ihr, das war ihr alle gestern. Das war gestern, aber das kann man ja auch irgendwann in der Zukunft hören und dann war es definitiv nicht gestern. Vielleicht war es auch vorgestern, ich habe den Kalender gar nicht im Kopf. Und du solltest sagen, welchen Monat wir gerade haben, denn es hören hier nicht alle Leute zwangsläufig. Es ist der Monat des Herrn August des Jahres 2018. So denn, die Herren zum Wohl? Also es war jetzt immer noch keine so richtige Aufklärung. Vielleicht sollten wir es nochmal versuchen. Okay, anstoßen mit Dosen ist echt akustisch nicht so geil. Highly unbefriedigend. Das ist auch crazy Geschmacksrichtung. Also jetzt erklärt es nochmal anständig, komm, los. Komm, gescheit anstoßen, ich muss noch los. Achtung, warte. Ja, also Philipp, erklär mal. Es ist ein Format zum Thema Film und Kino. Das muss als Erklärung reichen. Und darin bekriegen sich mehrere Parteien verbal in einer Art Diskussionsforum, aber auch schon so mit ein bisschen Geschmack und persönlicher Präferenz. Boah, das ist echt ekelhaft. Dein Gesicht ist wunderbar bei dem Genuss dieses Getränks. Ja, also das ist ein typischer Fall von der erste Schluck ist eine Katastrophe und wahrscheinlich am zweiten finde ich es hammermäßig geil. Es ist im Kurzen gesagt ein Diskussionspodcast zum Thema Film, der kurzweilig ist, weil die Fragen eher in so Quizform gestellt sind. Ja, aber das ist ja nicht wie der so Gag. Show. Der Gag ist ja, dass es gar nicht darum geht, Fragen richtig oder nicht richtig zu beantworten oder mehr zu sondern wissen. Sondern eine geile Diskussion zu haben. Sondern es geht nur darum, dass jeder eine Antwort gibt und die entsprechend verargumentiert. Und dann wird am Ende die bessere Argumentation bewertet. Und das war auf jeden Fall ein Heidenspaß. Und kann man sich jetzt, wenn diese Folge hier online geht, kann man sich den auf jeden Fall bei den Jungs von Cinematic Smash Bros. Anhören und sollte man unbedingt tun, wir packen den Link auf jeden Fall in die Shownotes. Das ist ein ziemlicher One-Two-Punch in dieser Woche durch Zufall. Der Hammer. Und der Alexander, also unser Gastgeber, ich meine, die haben wechselnde Moderatoren, in unserem Fall war es der Münchner Part Alexander Sobolla und der hat uns nämlich, weil er Beziehungen hat nach Malta, hat er uns jetzt hier das klingt so mafiamäßig mit Köstlichkeiten von der Insel versorgt. Ja. Und das finde ich sehr nett. Ein herzliches Dankeschön. Ja, vielen Dank. Und es ist auch sehr cool, eine Limo noch dabei zu haben. Also klar, bei euch. Absolut, ja. Gerade bei dem Wetter ist vielleicht auch Bier nicht ganz das Richtige, aber gerade für mich als Nicht-Biertrinker ist es echt cool, irgendwo andere Dinge probieren zu können. Und ich stehe tatsächlich so auf verrückte Limos. Jetzt, wenn ich es mir so recht überlege, hat er wahrscheinlich auch bei den Mengen, wahrscheinlich waren für dich die drei Limonaden und für Dominik und für mich jeweils zwei Bier. Macht nichts. So. Pech gehabt. Philipp. Ist ja auch Zucker und so, soll mir ja nicht so viel, dann trinke ich ein und gut ist. Aber ist mit dieser bitteren Orange auf jeden Fall eine echt abgefahrene Geschmacksrichtung. Es ist anders als alles, was ich bisher getrunken habe. Wirklich? Ich finde aber tatsächlich, also wenn man jetzt die erste Assoziation, finde ich, zu bitterer Orange hat, ist für mich immer diese englische Marmelade. Ja, stimmt. Und die, finde ich, ist drastisch bitterer. Bei der habe ich eher fast schon das Gefühl, hups, ich habe versehentlich die Schale von einer Zitrone oder Orange genommen, die eben nicht bio und eben gespritzt ist. Und dann ist es so ein ganz fieser, bitterer Geschmack. Und das ist bei dem Getränk hier jetzt nicht der Fall. Das kommt tatsächlich ganz angenehm. Das kommt relativ nahe ran, ja. Ein weiterer Podcast, wo in dem Fall nur meine Wenigkeit zu hören ist, ist Acta Aurora. Ich darf noch nicht zu viel drüber sagen, außer dass ich eine Figur spiele in einer der kommenden Folgen, die aber zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht draußen ist. Ein Heidenspaß, da mitgemacht zu haben. Es war super schön, da mit aufnehmen zu dürfen. Und das Ganze spielt, so viel darf ich sagen, in Ägypten. Aber Philipp, wann genau wird denn dieses Geheimnis aufgelöst? Mit dem zweiten Teil der Folge sozusagen. Die haben immer so einen Zweiteiler. Acta Aurora, für alle, die es nicht kennen. Erstens, schämt euch. Und zweitens, es ist eine Art Mitmach-Quiz-Krimi. Ah, okay. Und zwar in der ersten Hälfte beantwortet man Fragen, so Quizfragen, zwei Leute gegeneinander. Da bin ich auch in der ersten Folge zu hören und sollte eigentlich gegen Travis spielen. Der ist jetzt aber in eine spätere Folge reingerutscht, lange Geschichte. Und da bin ich rausgeflogen. In Teil 2 darf die Person, die weiterkommt, dann in die Vergangenheit reisen zu dem jeweiligen Schauort des Verbrechens und darf da Leute befragen, darf Verhöre durchführen und darf die Gegend untersuchen. Okay. Irgendwie hatte ich so Guardians of the Galaxy-mäßig Charaktere im Kopf und habe mir überlegt, ob du so einen kleinen Waschbären spielst oder so, der so mutiert ist. Oder so einen kleinen Baum, aber es ist ein realistisches Szenario. Nein, also das sind das heißt, du könntest einen kleinen Waschbären spielen? Ja, vielleicht. Geil. Aber ich erzähle euch vielleicht das nächste Mal, was ich gespielt habe. Oder hört besser einfach rein, das ist einfacher. Und das andere ist, wer uns hört und zum Podstock fährt, also dem Podcast-Treffen auf dem Zeltplatz, das ist jetzt in ungefähr 3 Wochen, ich fahre dahin. Sagt mal Hallo. Nenn noch mal konkrete Daten, weil in 3 Wochen ist halt immer relativ. Oh, das stimmt. Das heißt, das ist dann, helft mir auf die Sprünge. Ich weiß nicht, wann ist irgendwann Ende August. Ja. Ich weiß nicht. 24. August, roundabout. Sowas rum 2018. Wo ist das? Ey, haut mich tot. Das ist so gefühlt ein bisschen, das ist so ein. Du willst mehr ein Gefühl vermitteln. Als nein, das ist so ein Campingplatz mitten im Nix. Ich habe mich auch ehrlich gesagt nur drum gekümmert, so kann ich da mit dem Auto hinfahren. Oder wie komme ich da hin? Alles klar. Ist das nicht, wenn man die A9 einfach nach Norden fährt, ein Stückchen, so hinter Lichtenfels dann noch irgendwo? Ich weiß es nicht. Ist schon noch ein bisschen, aber ja. Ich dachte tatsächlich, dass du an dieser Stelle jetzt auf unseren Umzug. Sekunde. Um den Topf noch zuzumachen. Dort wird auch ein Podcast gelauncht, wo ich 2 Folgen produziert habe. Und zwar der Podcast Hashtag Mensch. Da geht's um alle möglichen Dinge im Leben. Und zwar interviewe ich in einer Folge einen blinden Radiomacher, der auch unsere Folgen, die wir gerade jetzt auch wieder aufzeichnen, jetzt wird es sehr Meta, ausstrahlt. Und einen Burlesque-Tänzer, der auch wieder Meta für uns das Intro spricht. Also jedes Mal diese wunderbare Stimme am Anfang, die unsere Namen ankündigt. Wer das ist und was die Person so macht, das erfahrt ihr dann in der Folge. Also ich liebe unser Intro tatsächlich. Das denke ich mir jedes einzelne fucking Mal. Ich spreche schon im Kopf immer mit. Ja, auch die schöne Art und Weise, wie Jürgen gesagt wird. Ich wollte gerade sagen, du hast auch kein R in deinem Namen. Dominik. Dominik. Der dieses Sprungbrettgeräusch am Schluss, ich liebe es. Ja, das ist super. Also Philipp, derjenige, ist das ein Spoiler? Darf ich das verraten, dass der auch Philipp heißt? Nö, das ist ja bekannt. Ja, genau. Und nochmal Chapeau. Ja, ganz cool. Und der geht dann eben zu diesem Zeitpunkt an den Start. Also ihr könnt euch über das Podstock informieren oder ihr könnt dann auch einfach mal in diesen Podcast reinhören. Ja, aber ist das jetzt quasi dein neuer Podcast, dein neues Podcast-Projekt? Weil du sagst, du hast den produziert. Nein, ich habe nur 2 Folgen davon gemacht. Das heißt, das sind ganz viele Leute, die zusammen diesen Podcast machen. Das ist eher so eine Art Deckel und das Thema ist auch sehr breit. Und das ist auch so ein relativ freies Team von Leuten, die aber eher so, ich sag mal, die arbeiten relativ einzeln und dann schiebt man es aber zusammen in diese Art, ich nenne es mal Plattform. Ich bin ein Kollektiv gespannt, vom Podcast. So ein bisschen. Ich bin auch gespannt, wie es weitergeht, ob ich in der nächsten Staffel wieder Sachen produzieren werde. Gucken wir mal. Könnte richtig cool werden. Na, wenn du und das super nette Leute. Ja, die du interviewt hast, kanntest du ja dann quasi schon. Ich meinte jetzt eher aber die Leute, mit denen ich dann neu zu tun habe. Also, keine Ahnung. Ich. Apropos nette Leute. Und umziehen. Wieso umziehen? Umziehen. Nette Leute haben mir Bücher geschickt. Vielen Dank. Was? Ja, ich habe Bücher. Ich kann jetzt natürlich nicht sagen, über was oder wen, weil das könnte ja irgendwann vielleicht nochmal. Ein nächstes Thema. Aber da hat jemand meine Amazon-Wunschliste entdeckt und hat mir Bücher zukommen lassen. Danke, Market. Mein schönen Fernseher von damals nicht, ja. Oh, mit anderen Worten, wir sollten auch nicht auf deine Amazon-Liste gucken. Macht ihr ja eh nicht, weil ihr von euch ist ja da in der Richtung nichts zu erwarten. Das habe ich tatsächlich aber schon mal gemacht. Echt? Ja. Ich habe ganz viel Schnaps auf meiner Amazon-Liste. Stimmt. Und das Buch Leben mit einem großen Penis. Ja. Nee, ich wollte damals wissen, weil du gesagt hast, wegen Audio-Equipment, dass du dir schon irgendwas vorstellst, habe ich gedacht, vielleicht hast du es schon draufgelegt. Oh, das stimmt, da ist glaube ich auch ein Zoom H6 drauf, das kann ich jetzt wieder runternehmen. Mm. Schnell, schnell. Schnell, schnell, schnell. Aber die ganze Podigy-Geschichte wollen wir gar nicht erwähnen? Ja, wir sind technisch jetzt quasi umgezogen. Ich hoffe, dass sich für die Leute, die uns zuhören, dadurch eigentlich nichts ändert weiter. Wir haben weiterhin unsere Webseite, man kann es weiter ganz normal über den Podcatcher hören. Wir haben jetzt zwei neue Feeds, die man theoretisch hören kann. Feed, zwar in Feed. Wenn wir ein bisschen mehr Qualität wollen und für alle, die es ein bisschen sparsamer wollen, aber einen fähigen Player haben, kann man auch Opus verwenden. Genau. Und Grüße an alle, die uns mit Winamp hören. ich finde es super. Bitte meldet euch mal. Ich habe nämlich jetzt beim Umzug mal in die Statistiken geguckt, habe gesehen, es gab irgendwie 5 Abrufe über Winamp. Winamp, it really kicks the llama's ass. Und ich würde gerne wissen, welche Skins ihr verwendet. Ja, ja, stimmt. Und ob es diese tanzenden 3D-Visualisierungen noch gibt. Oh, eines meiner ersten Programmierprojekte mit Embedded war Winamp. Ja, tatsächlich. Und zwar habe ich ein Plugin geschrieben, oder besser, ich habe eine Ansteuerung für so eine 7-Segment-Anzeige geschrieben, wo ich so Text anzeigen konnte, das auf einem Mikrocontroller drauf war. Und das Ding wieder hatte eine serielle Schnittstelle, habe mit meinem PC geredet und dafür habe ich dann wiederum ein Winamp-Plugin geschrieben, das an die Serielle rausgepustet hat, wie der gegenwärtige Track heißt, sodass an diesem Mikrocontroller auf dessen Anzeigetafel zu sehen war, wie das gegenwärtige Lied heißt. Und wenn ich mir heute angucke, sowas mit Arduino heute zu machen, ist so eine Viertelstunde Arbeit. Es ist so ein bisschen absurd, wie kompliziert das aber war. Aber ist geil, weil sowas Ähnliches habe ich früher auch gemacht. Das war damals, ich habe ja mal eine Ausbildung zum Fachinformatiker gemacht, tatsächlich. Und da war so der heiße Scheiß diese LCD-Displays. Und dafür hat man sich dann einfach selber die seriellen Stecker gelötet. Mhm. Und gab dann irgendwie eine komische Software, für die es 1000 verschiedene Plugins gab. Ja, ja. Und da war auch so das Beste, irgendwie gerade zu gucken, was bei Winamp irgendwie läuft. Und auch wie die Festplatten ausgelastet sind. Und wie auch absurd, dieser Mikrocontroller steckte in so einem Rack, der wirklich so ein, der ist halt so groß wie so ein Mischpult gewesen. Stand dann aber senkrecht und war ungefähr so, hatte so die Ausmaße wie so eine Brotbox tatsächlich. Ein Riesenteil. Ich meine, der Mikrocontroller selbst war nicht so groß, aber die ganzen Aufbauten dafür. Und auch der Compiler dafür gab es nur einen kommerziellen, der da halt bis so und so viel Kilobyte an Programmcode übersetzt hat. Danach musste man eine Version kaufen. Und wie cool das heute alles und einfach und schick das ist, so in Zeiten von halbwegs ordentlichen Compilern so und so. So ein Anti-Rentner. Früher war alles schlechter. Sorry, wer? Komm. Na, ich liebe alte Videospiele und habe mega viel Nostalgie dafür, aber den alten Softwareentwicklungskram, heiliger Bimbam, will ich da nicht hin zurück. Und ich habe tatsächlich auch ein Projekt ein bisschen unterstützt. Super cool. Sind ein paar Leute. Grüße, falls du uns hören solltest. Du paar Leute? Naja, also es gibt heißt einen Hauptentwickler. Paar Leute? Nein. Das sind ein paar so ein Inder, du paar Leute. Softwareentwickler. Sind ein paar Softwareentwickler, die auch alle DOS-Enthusiasten sind. Und die haben auch wiederum einen Podcast, wo ich mehrfach schon drin war. Und einer von denen baut gerade eine Demo von einem 3D-Renderer für DOS und will damit zu so einem Demo, wie sagt man, zu so einer Demo-Event fahren. Der Hammer. Super cool. Das ist ja auch nie ausgestorben, dieses ganze Demo-Zeug. Nee, oder völlig absurd. Die bauen, glaube ich, heute noch auf C64 Intro-Sequenzen und sonst was. Ja, und irgendwie neulich haben welche doch auf einer CGA-Grafikkarte irgendwie zu 156 Farben dargestellt. Irgend so ein mega krasser Hack. Als wir auf dem Kongress gemeinsam waren damals, es gibt ja immer diesen Ultimate Amiga 500, Ultimate C64, Ultimate Game Boy Talk. Ja, ja. Da war der Ultimate Game Boy Talk tatsächlich. Ja. Und das ist ja auch krass, was man aus dem Soundchip von so einem Gameboy rausholen kann, wenn du es halt einfach... media.ccc.de kann man nachgucken. Toller Talk. Toller Talk. Ja. Ganz toll auch die vielen Zuschriften, die uns diesmal erreicht haben. Ich werde jetzt nicht alle nochmal im Einzelnen auflisten, zumal da einige Themenvorschläge dabei waren. Mhm. Unter anderem von Anne, die, glaube ich, die häufigsten Einsendungen. Vielen Dank dafür. Ich werde mir jetzt tatsächlich, Anne, danke für die letzte Einsendung. Ich habe mir tatsächlich ein Buch zu dem Thema gekauft. Das werde ich jetzt mit in Urlaub nehmen und dann werde ich entscheiden, ob das jetzt wirklich... Nazi-Schergen. Aus dem Weltall. Ob das wirklich das Zeug hat für eine Ach-Episode. Und weißt du, was ich auch liebe? Die Anzahl unserer Bewertungen auf iTunes gerade sind nämlich genau 47 Stück. Bei 47 ist A, die eine der häufigst genutzten Zahlen der Science Fiction, wenn man in der Wikipedia nachliest. Und B, 47 für Hitman. Ein unglaublich langer Running Gag meiner Schulzeit. Okay. Und Agent 47 von Hitman. Es ist aber auch eine Zahl, die zum Beispiel im Matheunterricht mega oft vorkommt, weil es so eine mittelgroße Primzahl ist, mit der man einfach immer schön rechnen kann. Aber jetzt mal ganz ehrlich, also mir würde 147 zum Beispiel viel besser gefallen. Also tatsächlich finde ich bemerkenswert, dass wir nach wie vor nur 5 Sterne haben. Wir sind quasi 5 Sterne Deluxe. Oh. Ja, besser als fettes Brot. Ja, ihr seid mir mal wieder wie so oft ins Wort gefallen. Ich wollte mich noch auf eine ganz besondere Zuschrift hinaus. Jemand hat mich gebeten, ob er nicht meine Notizen aus den Folgen haben kann, weil er auf der nächsten Grillparty seinen Freunden die Geschichten nacherzählen möchte. Nein! Ach, geil! Ich bin sehr gespannt. Ich habe gesagt, nur unter der Bedingung, wenn er mir dann erzählt, wie sie reagiert haben. Ja. Ich bin sehr gespannt. Ja. Ich finde ja immer, wenn Leute mich fragen, was ist denn dein Podcast, wie funktioniert denn das, dann sage ich immer, du musst dir vorstellen, du sitzt in der Kneipe und am Nachbartisch da unterhalten sich welche und einer erzählt den anderen eine Sache, in die er sich reingefuchst hat und jetzt richtig Ahnung davon hat und die anderen glauben es nicht so recht und labern blöd dazwischen. Und irgend so ein Idiot drückt dir 3 Stunden lang irgendeine Scheißgeschichte rein. Ja. Und du sitzt am Nachbartisch und denkst dir, Alter, was ist denn, ui. Was machen die da? Mhm. Alter, was ist denn, ui, das ist, glaube ich, mein Stichwort, oder? Ja. Oder habt ihr noch was ihr loswerden wollt? Ich grüße... Ich stehe zu meinem Fußpilz und ich lebe mit ihm. Ich grüße alle, die mich kennen. Und das ganze Team. Die 5. Klasse der... Okay. Nein, also die Antwort ist nein. Ich glaube, ich habe das schon ein paar Mal gesagt, aber ich habe tatsächlich auch ein bisschen Bammel, dass ihr jetzt gleich sagt, den Namen kenne ich. Das ist auch so ein Running Gag. Ja, ja, nein. Aber ich bin gespannt, aber irgendwann wird es passieren. Es wird irgendwann passieren. Klar. Und den tatsächlich, ich meine... Aber ich frage mich tatsächlich, den Namen schon mal gehört haben. Du hast so furchtbar Angst davor, aber das haben wir doch jetzt auch in 12 Milliarden A-Folgen schon quasi den Beweis erbracht. Nein, aber dass es gar nicht schlimm ist, weil halt die Fakten drumherum halt trotzdem, also niemand weiß quasi alles Geile über jemanden. Du, ich würde auch nicht heimgehen, wenn es so wäre, aber ich möchte euch quasi auf dem kalten Fuß, nee, auf dem falschen Bein, auf dem ins kalte Wasser, ach, ihr wisst schon. Ja, kalter Hund. Arnim Dahl. Na klar. Schon mal gehört, tatsächlich. Ja, wahrscheinlich. Wo ist er geboren? Wann? Weiß ich nicht. Wo kommt er her? Was hat er gemacht? Ich sag nur, dass ich den Namen schon mal gehört habe. Mehr weiß ich aber auch nicht. Arnim Dahl wird am 12. März 1922 in Stettin geboren. Seine Eltern sind Leistungssportler und auch der Nachwuchs wagt sich früh an sportliche Herausforderungen. Ich stelle mir das nur so vor, der Vater ist so Kraftmensch und er läuft auch immer in so einem gestreiften Anzug, wie so diese Badeanzüge rum und hat so 2 Kinder auf dem Arm und hebt immer so abwechselnd hoch, hopp, hopp, hopp, hopp, hopp. Nee, tatsächlich steht der Vater im Kinderzimmer und Arni macht schon als 2-Jähriger, also angeblich, Saltos vom Schrank in die Arme seiner Eltern. Das glaube ich nicht. Steht in seiner Biografie. Ich glaub's nicht. Vielleicht hat die Sprungfeder beigeholfen, die im Schrank montiert war. Als 3-Jähriger folgt er dann seiner Mama unbemerkt auf den Dreier im Schwimmbad, wo sie als Kunstspringerin trainiert. Und er springt einfach vollkommen angstfrei und auch frei von der Fähigkeit zu schwimmen, einfach mal hinterher. Was kann man denn auf einem 3-Meter-Brett trainieren? Das ist doch total niedrig. Naja, so gibt's zwei, schon auch. Drei Salti kriegst du schon hin. Auf dem 3-Meter-Brett? Ja, ich habe tatsächlich jemanden gestern im Nürnberger Südstadtbad gesehen, der hat, glaube ich, 3 Überschläge geschafft. Okay. Also zum einen gibt es die, sehr beeindruckend, gibt's die mit Federbrett. Ich weiß nicht, ob das ein solches ist, aber das gibt es nicht auch olympische Höhe? Gibt es die nicht auch mit 3 Meter? Das weiß ich wiederum nicht. Wahrscheinlich nicht, ne? Das ist somit das Schmerzhafteste, was ich in meinem Leben jemals gesehen habe, wo sich Menschen wehgetan haben. Wenn du quasi springst und halt Salti machst und mit dem Kopf gegen die, gegen das Absprungbrett knallst. Oh, jetzt wollte ich gerade sagen, so mit dem Rücken flach auf, mit dem Rücken flach auf. Nee, schon direkt mit dem Kopf schon quasi. Das ist ja schwierig. Okay. Jei. Man kann den Bub nach seinem Sprung recht schnell aus dem Wasser fischen, aber die Badehose, die er an diesem Tag trägt, wird ihn fortan lange Jahre als Glücksbringer begleiten. Jetzt wollte ich gerade sagen, ist dann weg oder so, aber nein, das ist ja schön. Selbst mit 3 Jahren wäre das auch noch nicht so schlimm. Naja, die Frage ist, wie komisch das ist, wenn du immer irgendwie so eine kleine Jungsbadehose irgendwie in der Hosentasche, hast. Bei allen. So nachts kontrolliert wird. Was um alles in der Welt? Genau. Auch während seiner Schulzeit widmet er sich lieber dem Sport als den langweiligen Lernfächern. Er hangelt sich von Jahr zu Jahr und es schleicht sich der Brauch ein, dass Arnims Papa vor den großen Ferien zum Direktor bestellt wird. Der erzählt dann, wie knapp es ist, weil Arnim aber dann doch so ein begnadeter Sportler ist, will man ihn ausnahmsweise doch nochmal ins nächste Schuljahr vorrücken lassen. Das klingt ein klein bisschen wie die Karriere vieler Leute in den USA, die da in den jeweiligen Schulmannschaften Leistung bringen im Sport, kriegen ein Stipendium, werden da so ein bisschen durchgeschleift, aber wenn du dir das Knie verletzt, tja, dann war es das mit dem Stipendium und dann war es das mit dem College. Das ist auch sowas, wo mich interessieren würde, ob das die Wahrheit genauso ist, wie der amerikanische Film uns glauben lässt. Könnte ich dir direkt jemand vermitteln, dem das passiert? Das ist tatsächlich so, ja. Okay. Nach wie vor. Gut. Schön, dass wir darüber geredet haben. Also, wohlgemerkt, Einzelschicksal, von dem ich es jetzt weiß, heißt aber nicht, dass das unbedingt deswegen systematisch oder immer so ist. Okay, also bei Arnim ist es so, er rettet sich durch seine Sportlichkeit von Schuljahr zu Schuljahr, bis er dann 14 ist und schlussendlich doch endlich mal sitzen bleibt. Mhm. Weil er immer noch nicht lesen kann. Ja, ganz so schlimm ist es nicht. Aber weiß man, auf welcher Schulform er ist? Nein. Okay. Das weiß ich nicht. Aber das ist so ein bisschen, ein einschneidender Punkt in seinem Leben und auch für den Vater, der immer sehr sehr hinterher ist, dass der Sohn die Schule schafft und weiter auf der Schule kommt. Der Vater fragt den Sohn daraufhin, was willst du denn mal werden? Und der überlegt kurz und sagt, Rennfahrer. Oh, vielleicht als Appell an alle jungen Leute, die uns hören sollten. Werdet nicht Rennfahrer. Ich bin tatsächlich auch mal durchgefallen und habe erst auf dem 2. Bildungsweg mein Abitur gemacht, habe dann aber mit einem Mörderkracher-Abschluss tatsächlich meinen Bachelor wie meinen Master geschrieben. Also von daher, bloß weil jetzt was im Leben nicht geht, heißt es gar nichts. Und guckt, was aus dem Philipp geworden ist. Nix Gescheites. Podcaster. Das ist jetzt sehr abschreckend. Nein, aber wirklich. Also das ist auch was, was ich in Deutschland tatsächlich sehr positiv finde, welche Möglichkeiten du hast, auf dem 2. Bildungsweg nochmal irgendwas fachlich zu tun. In Deutschland sind wir zwar mega papierverliebt, dass du immer gewisse Abschlüsse brauchst, aber so Dinge wie BOS, also dass du mit einer abgeschlossenen Schulausbildung oder auch einfach einer gewissen Arbeitserfahrung in relativ kurzer Zeit Abitur nachholen kannst, das finde ich super. Auch noch in späten Jahren. Ja. Okay. Ja. Und ich kenne auch jemanden, der hat mit 40 angefangen zu promovieren erst, weil er irgendwann gesagt hat, das mit der Arbeitswelt, das taugt ihm alles in der Form nicht, er will noch promovieren. Ich habe da immer Respekt davor, wenn Leute sowas trotzdem durchziehen. Da gab es auch in Australien so einen Rentner, der sich dann irgendwie nochmal eingeschrieben hat. Das wäre häufiger. Ja. Ja klar, aber das ist jetzt einfach ein Beispiel, wo ich ganz konkret selber jemanden kenne. Dominik, wann lösen wir denn unsere Gutscheine für die FH ein? Wir haben doch du hast recht. Lebenslanges Lernen. Wurde damals, was habt ihr? Ja, du kriegst doch dann zu deinem Diplom kriegst du noch so einen Gutschein für eine Vorlesung noch in die Hand. Wirklich? Die stellen dir sicherlich einen neuen aus, die kennen dich noch. Aber und immer noch beste Beziehung. Nein, du darfst dann, was ist das? Du darfst dann halt ein Blogseminar oder eine Vorlesung besuchen. Wirklich? So, unter dem Hashtag lebenslanges Lernen wollen die das dann. Es gab noch keinen Hashtag, wo wir das Diplom gemacht haben. Damals hieß es noch Raude. Aber wollen die, dass du halt, dich halt mal wieder blicken lässt? Mhm. Das sollte man echt mal machen, das wäre witzig. Ja. Du könntest Versionsmanagement mit Git besuchen. Das wäre was. Da könnte ich mal was lernen. Ich habe gerade ein ganz komisches Quietschgeräusch gemacht. Schön, dass wir neue Headsets haben und das noch bis aufgenommen wird. Also, Rennfahrer. Der Papa denkt sich, alles klar, das guckt er sich jetzt mal genau an, nimmt den Nachwuchs dann eines Tages nicht wie sonst mit zum Schwimmtraining. Also der Vater ist auch Leistungsschwimmer und geht eigentlich täglich mit seinem Sohn trainieren, sondern sie gehen stattdessen in die Autowerkstatt. Und da muss der kleine Arnim einen ganzen Tag lang schuften. Und als er dann am Abend auf seine ölverschmierten, schmerzenden Hände blickt, beschließt er für sich, nee, Rennfahrer, nix für mich. Okay. Zum Lernen hat er aber trotzdem kaum Zeit. Er ist so 15 ungefähr jetzt, ja? 14, 15, genau. Ja. Er ist deutscher Schulmeister im Turmspringen und er reist auch mit seinem Vater und Trainer quasi, also seinem Vater Trainer, viel durch die Gegend und Wettkämpfe in ganz Deutschland und ist wirklich viel auf Achse. Und irgendwann geht er dann auch einfach gar nicht mehr in die Schule. Und wenn er gerade nicht in Breslau, Danzig, Madrid, Stockholm oder Kopenhagen irgendwo ins Wasser hüpft und um die Wette schwimmt, macht er dann ein Praktikum in Stettin auf dem Bau. Und zwar ein Praktikum, das er ziemlich hasst. Das ist ja auch, wie schon als Mechaniker hatte die Erfahrung gemacht, körperliche Arbeit. Und das ist jetzt irgendwie nicht so das, was ihm taugt. Aber auch das mit dem Reisen ist jetzt nicht das, was er irgendwie für immer machen will. Das ist irgendwie ziemlich unbefriedigend. Er sieht nichts von den Städten, außer den Schwimmhallen und den Jugendherbergen. Er kann sich gerade noch so an den Eiffelturm erinnern, aber eigentlich auch nur, weil alle anderen aus seiner Schwimmmannschaft dort oben schwindlig geworden ist, nur ihm nicht. Und daran kann er sich erinnern, aber eigentlich nicht wirklich an den Eiffelturm selber. Aber es ist ein bisschen bizarr, wenn du da diese Wunschvorstellung hast, ich werde Rennfahrer oder auch ich werde überhaupt ja so ein Leistungssportler oder ähnliches und dann zu sagen, ja, Reisen ist sogar ist so furchtbar für mich. Nein, das ist nicht Reisen, dann, Reisen an sich das Furchtbare, sondern diese Art dieses halt, dass nicht er sehen dabei. Also man könnte ja sagen, was braucht der Schule, er kommt ja viel rum, so, aber er hat das Gefühl, das ist unbefriedigend, weil er eigentlich er kommt zwar rum, ohne rumzukommen, so, ja. Und aus Halle kann er sich nur noch erinnern, dass das Hallenbad nicht geklort wurde und dass ihm da im Schwimmwettkampf ein Goldfisch begegnet ist im Hallenbad. Ein Goldfisch. Und an Madrid kann er sich nur noch an Durchfall erinnern und solche Sachen halt, ja. Also du hast nichts, du bist eigentlich auf der ganzen Welt dann, oder sagen wir mal Europa, überall unterwegs gewesen und kann sich aber an nichts erinnern. So ein bisschen wie manche Leute dieses Leben als Außenhandelsvertreter total glorifizieren, so ein Mensch, du kommst voll rum und so. Aber die Leute sagen auch, jede Nacht ein anderes Hotel. Und du weißt überhaupt nicht mehr, alle gleich wo du bist. Du wachst morgens auf, du weißt, in welcher Hotelkette du bist, aber nicht in welcher Stadt. Du musst dir einen Zettel hinlegen, wo du bist überhaupt. Mhm. Ja. Und er hat aber auch ein ganz besonderes Verhältnis zu seinem Papa. Der Senior hat nämlich so eine ganz unvergleichliche, ruhige Art, das Beste aus seinem Sohn rauszuholen. Das ist vor allem beim Sport so. Ja, da spornt ihn das zur Höchstleistung an. Und er lernt auch neue Dinge im Sport, einfach weil der Papa sie ihm vormacht. So. Und er macht es danach und so kann er sich ziemlich schnell, ziemlich stark weiterentwickeln. Das war in einer der vergangenen A-Folgen, weil ein Hinweis, mein Vater war nur ein Papa. Ja, und seitdem ist es für mich negativ konnotiert tatsächlich. Ja. Das war jetzt aber keine Absicht, weil dein Papa mag er ja. Herr Papa finde ich auch einfach eine schöne, wenn man es nochmal mit einem Herr davor macht, klingt es nochmal ganz anders, finde ich. Er lernt auch den Umgang mit Geld von seinem Papa, Herr Papa, Entschuldigung, und zeigt da recht früh schon Verantwortung. Also er kriegt immer von seinem Vater fürs Reisen einen Not-50er und dann noch eine Mark pro Reisetag und Unterkünfte sind sowieso vom Sportverein bezahlt. Er bringt eigentlich aber alles von dem Geld wieder mit nach Hause. Also er ist echt sparsam, er ist verantwortungsbewusst. Er ist halt nur einfach nicht für die Schule gemacht. Stark. Das ist aber was den Papa jetzt eigentlich auch so ein bisschen stört. Also er würde gerne ihn auf eine höhere Bildung drängen und er triezt ihn auch immer so ein bisschen, wie gesagt, also, auf so eine ganz ruhige Art. Stark von mir war jetzt darauf bezogen, dass er so gut mit Geld umgeht, gerade in dem Alter, also Ja, ich habe alles damals versoffen eigentlich. Schau dir den Dieter an, der hat sogar ein Auto. Aber das will er ja nicht. Und also der Papa, der stichelt immer so ein bisschen, ja. Der sagt dann immer so, das Leben ist nun mal so, wer nichts gelernt hat, muss sich viel sagen lassen. Und sowas bringt er halt so bei jeder Konversation, bei jeder Gelegenheit. Und das nagt an Arnim und er überlegt sich, dass er jetzt vielleicht doch noch zur Baufachschule geht. Und da kann er eben genauso über einen zweiten Bildungsweg dann eigentlich noch einen relativ guten Beruf erlernen und jetzt nicht im ausführenden Gewerbe auf dem Bau, sondern dann irgendwie Architekt werden oder irgendwas. Oh. Aber das überlegt er. Das überlegt er so. Ja. Also er entschließt sich dann schon dazu. Aber er hat auch sportlich noch große Ziele. Es ist 1938, da ist er gerade 17 geworden, da gewinnt er dann die deutsche Jugendmeisterschaft im Wasserspringen. Und wenn dann 2 Jahre später die Olympischen Spiele in Tokio stattfinden, will er unbedingt als einer von 3 deutschen Wasserspringern mit dabei sein. Die werden nicht stattfinden. Spoiler! Arnims beiden Plänen kommt unvermittelt zuerst der Tod von Herrn Papin und anschließend Dieser verfickte Zweite Weltkrieg. Dieser verfickte Zweite Weltkrieg dazwischen. Ihr kennt das ja inzwischen. Jetzt können wir aber eigentlich, und das finde ich auch mal ganz erfrischend, den Zweiten Weltkrieg im Großen und Ganzen überspringen. Also wir gehen direkt. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass der Zweite Weltkrieg kein einschneidendes Ereignis für eine deiner Figuren, die vorher geboren und nachher noch gewirkt haben. Ja, so würde ich es jetzt auch nicht formulieren. Okay. Also es kommt schon noch ein einschneidendes Ereignis, aber das ist eigentlich dann wirklich in der Nachkriegszeit. So. Ja, bei dem einfach der Blinddarm entfernt. Das war das einschneidende Ereignis. Sicherlich nur, weil er immer seine Glücksbadehose einstecken hat, übersteht Arnim weite Strecken des Kriegs relativ unbeschadet. Die hatte er im Krieg dabei? Der hatte die überall dabei. Okay. Und gegen Kriegsende, also im Jahr 1945, muss er sich dann mit seinen Kameraden in Österreich verstecken. Also sie flüchten aus Jugoslawien vor ein paar Partisanen und kommen dann nach Österreich und müssen sich aber da verstecken, um nicht in einem britischen Gefangenenlager zu landen. Er kommt dann für ein paar Wochen auf einem österreichischen Bauernhof unter, wo er von den Bauern aufgenommen wird, relativ herzlich. Die haben gerade 2 Söhne im Krieg verloren und da kommen ihnen hier 3 helfende Hände. 3 helfende Hände, aber auch 3 deutsche Jünglinge, eigentlich ganz, ganz gelegen. Aber der Österreich ist ja genauso wie Deutschland auf der gleichen Seite gewesen, da hätte er sich ja gleich in Deutschland verstecken können. Zufällig in Österreich. Er war halt in Jugoslawien und dann von da aus nach Österreich. Ist halt kürzer, okay. Genau, er kommt jetzt halt nicht so ohne weiteres. Na klar, okay. Ja, dann macht Sinn, einfach nur. Und er weiß jetzt auch nicht genau, was er von da aus jetzt weitermachen soll. Stettin, seine Heimat, ist an Polen gefallen und wie man hört, werden Deutsche dort und damit vermutlich auch seine Mutter aus der Stadt vertrieben. Und er würde eigentlich gerne nach Hause und weiß jetzt aber auch gar nicht, wo sein Zuhause ist. Also er könnte nach Deutschland, wüsste aber nicht wohin. Nach Stettin auch schwierig, weiß nicht, was ihn da erwartet. Er kann jetzt aber auch nicht lang auf dem Hof bleiben, also eine Weile taucht er da unter. Aber es steht auch im Raum, dass er da wirklich leben könnte. Aber er ist jetzt auch für die Stallarbeit nicht gemacht, er versteht von dem Hofleben nichts. Und so geht er eines Tages mit einem benachbarten Bauern in die nächste Stadt und wird prompt von einer englischen Patrouille aufgegriffen. Wie kann ich ihn mir eigentlich äußerlich vorstellen? Ist er eher so sportlich, durchtrainiert, dünn oder eher muskulös, breite Schultern? Ich habe keine Ahnung. Naja, athletisch würde ich sagen. Also er ist jetzt nicht aufgepumpt, also nicht zu athletisch, aber als Schwimmer hast du natürlich auch trotzdem ein breites Kreuz. Ein gewisses Kreuz. Aber es ist jetzt nicht auffällig. Wie wurde das denn geregelt? Das hat jetzt nur am Rande damit zu tun, aber wenn du vertrieben wurdest, wie wurden denn die leerstehenden Häuser verteilt? Wie seht ihr das zufällig? Das würde mich total interessieren gerade. Also die Frage kann ich dir jetzt nicht beantworten. Wir kratzen das Thema so ganz am Rande jetzt okay. noch ein bisschen an. Yeah. Es ist ja viel zerstört dann sowieso und eigentlich musst du dann wirklich auch gucken, was von dem, was übrig ist, kann jetzt irgendwie zurückgegeben werden an die Leute, die da wohnen oder was kann weiterverteilt werden oder wie kann das überhaupt genutzt werden? Okay, müssen wir jetzt nur einen Gedanke, den wir gerade einen aufhören. Da möchte ich auf eine Sendung mit der Maus hinweisen, wo Armin erzählt, wie die Zeit seiner Jugend und ein Aufwachsen nach dem Zweiten Weltkrieg war. Ach, spannend. Und da wird es zum Thema, dass bei ihm sozusagen oder bei Ihnen in der Wohnung im Haus Leute mit einquartiert werden. Aber es ist ja jetzt in seinem Fall auch so, er ist ja deutscher Soldat, also er ist jetzt erst einmal, er weiß ja nicht, was da überhaupt für eine Situation ihn wartet. Ja, ich sage, es hat ja nur am Rande damit zu tun, aber weil du jetzt gerade gesagt hast, seine Mutter ist wahrscheinlich vertrieben worden und so, haben wir jetzt gedacht, ne, und dann, wenn das Haus leer steht, wer geht dann da rein? Ich meine, er würde in einem Gefängnis landen wahrscheinlich, also in einem Kriegsgefängnis. Ja, ja, genau. So, davon muss er ausgehen. Hat er für die Story des Protagonisten nur am Rande. Genau. Okay, aber er wird eingesackt von den Briten. Genau, er wird auch prompt dann von der englischen Patrouille aufgegriffen, weil er keine Papiere dabei hat und passiert genau das, was... Nur eine Badehose. Genau, nur eine Badehose. Kann mich mit dieser Badehose auszeichnen. Es passiert genau das, was ich gerade gesagt habe. Er wird in den LKW gesteckt und zum nächstbesten Gefangenenlager transportiert. Und von da aus wird er nach ein paar Wochen dann weiterverfrachtet. Er weiß nicht genau wohin, aber er sitzt auf der Fahrt hinten im LKW und schaut irgendwie so ein bisschen verträumt hinten auf die Straße raus und dann nähert sich ein Jeep von hinten. Ein britischer Militärjeep. Und er folgt eine Weile dem LKW und ganz plötzlich fährt der ganz nahe auf und dann hört Arnim jemanden rufen: Du bist doch Arnim Dahl, richtig? Was? Also hat ihn offensichtlich jemand erkannt und wie er hinten auf der Ladefläche sitzt. Wie er hinten auf der Ladefläche sitzt und stellt sich raus. Wow. In dem Jeep hinter ihm ist ein englischer Soldat. Und das ist einer der Engländer, die er ein paar Jahre vorher beim Länderkampf im Wasserspringen knapp geschlagen hat. Nein. Doch. Was für ein Zufall. Das ist ja völlig irre. Völlig irre. So, ach Quatsch. Und ist wirklich so. Du hast, also das ist ein Megaschwein, das er da hat. Also ja. Er hat keine ungewisse Zukunft in irgendeinem Gefangenenlager vor sich, sondern er wird natürlich prompt in den Jeep umgeladen. Wow. Er wird angestellt im Offizierscasino. Aber das ist ja auch nicht, also nur weil er früher Springer war. Und zufällig den Typ und zufällig den kennt, ist halt interessant, dass der die Macht hat, ihn jetzt genau zu begnadigen. Ja. Genau. So, nein, ist, Ahnung, weil der hat ja keinerlei. Er begnadigt nicht, aber besser stellen. Ja, genau, aber genau, keine Ahnung. Er hat einen guten Eindruck gemacht damals. Er wird mit Vitamin B bevorzugt behandelt. Genau, aber weil er halt irgendwie sympathisch war bei diesem Sprung. Naja, weil man halt irgendwie, ja, man saß im gleichen Boot so. Es ist jetzt nicht so, dass es die dicksten Freunde waren, aber. Man stand sich schon mal in sportlichem genau Wettkampf gegenüber. Und das ist schon mehr als halt die ganzen anderen in dem LKW irgendwie. Aber es ist schon eine Feel-Good-Geschichte, weil ich meine, das könnte genauso gut auch sagen, hey, du Wichser hast mich damals geschlagen. Jetzt, oh, erst recht. Rache-Ding. Jetzt erst recht. Mhm. Und das ist tatsächlich was, wo man eher bei Human Being Bros auf Reddit postet. Also ich wäre jetzt mal ein bisschen vorsichtig mit voreiligen Fazits, aber ja. Okay, gut. An der Stelle ja. Bis 2 Sekunden später. Nein, Quatsch. Bevor Arnim sich versieht, hockt er also nicht mehr im Gefangenentransport, sondern im Jeep und steht alsbald dann als Angestellter hinter dem Tresen eines englischen Offiziers Casinos. Gerne. Das hätte ich zum Beispiel nie kapiert, warum das Casino heißt. Das weiß ich auch nicht. Das ist eine Kantine eigentlich nur. Ja, das ist halt die aber Kneipe. Aber in vielen Firmen heißt doch tatsächlich auch dieser Ort, wo man zusammengeht, um zu essen, auch Casino. Ja, aber warum? Ja, weiß ich auch nicht. Das kommt bestimmt vom ursprünglichen Namensherkunft französischen, dass das vielleicht einfach sowas heißt wie Halle oder Zusammenkunft oder irgend sowas. Kann sein. Ich bin versucht, es. Nein, werde ich jetzt nicht. Lest selber nach auf Wikipedia, komm. So, er steht da gerne mal hinterm Tresen auch mit dem Akkordeon in der Hand. Und ach, auch, er kann ja noch Akkordeon spielen? Ja, wenn du ihn fragen würdest, würde er sagen, nee. Aber die anderen hören das ganz gerne, was er da macht. Ja. Und so kriegt er dann eigentlich relativ schnell auch den offiziellen Status eines Künstlers im Army Welfare Service. Okay. Und da kriegt er so einen kleinen Ausweis und so. Und das ist, finde ich, ziemlich spektakulär. Mit diesem Ausweis darf er dann sogar irgendwo einen englischen Wagen anhalten und sich von dem mitnehmen lassen, weil er als Künstler im Auftrag der britischen Streitkräfte unterwegs ist. Das wäre voll geil, wenn es das heutzutage noch geben würde. Hätte ich auch gerne. Wir sind Podcast-Künstler. Bitte fahren mich nicht. Ich wollte gerade sagen, und wenn ihr mich fragt, ich kann überhaupt nicht Quetsche spielen, aber ich besitze eine und es macht unglaublich Spaß, damit Dinge zu tun. Lärm zu machen. Ja, aber tatsächlich, wenn du so eine, ich nenne es jetzt mal modernere Quetsche hast mit so einer Klaviatur an der einen Seite, also so ein Ding, das aussieht wie Klaviertasten und auf der anderen Seite diesen Punkten. Gibt es da andere? Ja. Ah. Es gibt welche, die auf beide Seiten sozusagen so Punkte haben. Das sind dann die Steierschen, wenn ich mich nicht täusche. Oh, nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Und es ist relativ einfach, mit denen Akkorde und Akkordfolgen zu spielen. Das lernst du, das kannst du wirklich, ich sag mal so 3 Akkordwechsel kannst du an dem Nachmittag lernen, wie das geht. Und das hat halt den Vorteil, damit kannst du schon ganz viele Lieder, die sehr einfach sind, aber so zum Mitsingen, so ein bisschen Humpampa, Humpampa, Humpampa, Humpampa mitzuspielen. Und das reicht oft für so ein, oh, es sitzen alle zusammen und singen was. Also eins, du überschätzt mein musikalisches Unvermögen und zwei, du hast halt ein dankbares Publikum, weil die in der Regel ja, mega einsitzen haben. Ja. Ja. Und es ist, Arnim nutzt es natürlich jetzt auch so ein bisschen, er unterhält die englischen Truppen mit seiner Musik und die sind das auf so einer Burg, die sie da irgendwie als Kaserne oder was irgendwie verwenden. Und das ist ihm aber auch zu wenig und er lässt sich dann immer auch mal was Verrücktes einfallen. So einmal serviert er zum Beispiel das Abendessen in frisch polierten Ritterrüstung, so mit seinen Kollegen. Und ein anderes Mal zieht er sich ein großes Tischtuch über den Kopf und tanzt Punkt Mitternacht auf den Burgzinnen herum. Und das finde ich gut. Und solche Sachen. Also das ist auch ziemlich gefährlich. Er kann sich dann einmal knapp nur mit einem Griff an die Regenrinne irgendwie von dem Sturz in den Tod retten. Aber der todesmutige Geist. Kommen Sie und staunen Sie. Aber er versucht tatsächlich schon seinem Künstlerstatus so ein bisschen gerecht zu werden. Ja. Und die Zeiten sind gut zu ihm. Ja. Also andere haben in der Zeit nicht so viel Glück wie er. Aber die wären auch nicht lange. Also spät im Jahr 1945 werden dann die Engländer von der Burg wegversetzt und Dahl steht jetzt einfach mit ein paar wertlosen Reichsmark als Lohn da und im Grunde völlig auf sich allein gestellt. Wahrscheinlich liegt es an seiner Glücksbadehose, aber habe ich, glaube ich, gerade schon mal ähnlich vorgelesen, den Satz, fällt mir auf. Aber der Krieg ist vorbei und er ist körperlich, seelisch eigentlich unversehrt. Mhm. Ja? Also er ist da Wahnsinn. Ziemlich heil aus der Nummer rausgekommen, mhm, und er hat jetzt auch einen Plan. Er will seine Mutter ausfindig machen. Und dazu muss er natürlich zurück nach Deutschland. Oh, das heißt, er hatte die ganze Zeit keinen Kontakt oder irgendwas zu seiner Mutter? Nee. Okay. Er weiß noch nicht, wo sie ist, weil sie ja potenziell vertrieben wurde. Genau, er hat überhaupt keine Ahnung. Und also er muss auf jeden Fall nach Deutschland, um rauszufinden, was da los ist. Und an dem Tag, an dem er abreisen will, fällt ihm eine Zeitung in die Hände. Und da entdeckt er einen Anzeigentext, der irgendwie seine Aufmerksamkeit erregt. Da steht: Varieté-Unternehmen Josef Pirkovic, jugoslawisch spezialisiert, sucht Tänzerinnen, Musiker und Konferencier für seine neue Tournee. Oh. Und er hatte so dieses Gefühl, so, dass zum ersten Mal ihm das Leben einen Hinweis gibt. So, ja. Vorher war er nicht so ganz, er wusste nicht, was er genau irgendwie mit sich anstellen soll, auch vorher, vor dem Krieg schon und auch jetzt so im Krieg, war es immer nicht klar, wie es jetzt weitergeht. Und das ist so ein bisschen so, das Leben gibt dir einen Wink, ja. Scheiß auf Mama, Arnim schreibt sofort nach Graz, um sich da zu bewerben. Und per Telegramm kommt auch sofort die Antwort: sofort vorstellen, stopp, Direktor Pirkovic, stopp. Wow. Jetzt für Arnim klar, er zieht seinen Ausweis aus der Tasche, stoppt einen englischen Lastwagen und wird tatsächlich auf der Stelle mit nach Graz natürlich genommen. Natürlich, er hat doch einen Künstlerausweis. Und der Direktor sieht jetzt ein bisschen anders aus, als er sich den vorstellt. Er hat so einen großen Zylinder auf, einen weiten, wallenden Schnurrbart, gezwirbelt und ein rotes Jackett mit dem Frack. Genauso könnte man ihn sich vorstellen vielleicht, wenn man sowas liest. Stattdessen hat er schütteres Haar in einem Kranz um seine spiegelnde Glatze, ein Flanellhelm, das nicht ganz bis nach oben zugeknöpft ist, viel zu lange Korkenzieherhosen, nackte Füße in Fitthausschuhen. Und Arnim fragt sich, wenn der Chef des Ladens schon so aussieht, wie sieht der Rest aus? wie wohl das restliche Ensemble dann fast daherkommt? Schäbig, sage ich, schäbig. Aber auch interessant, der muss ja trotzdem solch eine Anzeige und Telegramme leisten können. Genau. Also Arnim hat leichte Zweifel. Er zückt jetzt aber trotzdem sein Akkordeon und haut in die Tasten. Er muss ja jetzt erstmal vorspielen. Und er wird auch sofort nach dem ersten Lied engagiert. Ja? Okay. Also ganz unschäbig spielt er dann nicht? Offensichtlich nicht. Oder das Ganze ist so, nur so eine Tarnung und die ziehen dann los irgendwie auf Einbruchsgeschichten, so eine Art Ocean's 11. Aber die gucken sich dann, der guckt sie sich eher an, so ein, ach so, sie waren früher Turmspringer und sind so mega körperlich trainiert und können richtig gut schwimmen. Ah, so einen brauchen wir für den Diamantenraub in Wien. Schade, das wäre auch eine schöne Geschichte gewesen. Das ist eine fantastische Geschichte. Ja. Also er wird sofort engagiert und die 40 Schilling, die Arnim monatlich in Aussicht gestellt bekommt, sind zwar wenig, aber für ihn allein wird es schon irgendwie reichen. Nein, 40 Schilling für Vorstellung jedes, korrigiert der Direktor in einem starken jugoslawischen Akzent. Wir in Woche 3 machen zusammen, eine an Samstag und an Sonntag, du verstehst, 2, macht 120 Schilling der Woche. Nicht genug? Klischee und Rassismus im Podcast. Aber das ist tatsächlich ein Scheißspiel. Das ist ein Zitat, das habe ich 1-2-1 so aufgeschrieben. Alles gut. 480 Schilling im Monat, Arnim kann es überhaupt nicht glauben, ja, dafür, dass er nichts kann. Ja. Ja, er kann ein bisschen auf seinem Akkordeon rumklampfen und sonst nichts. Spoiler, nix. Es kommt auch nicht so. Das ist der absolute Hammer. Er sagt sofort zu, lässt sich auch gleich noch als Konferencier anheuern. Das ist der die Ansagen macht. Davon hat er natürlich überhaupt keine Ahnung. Er führt elegant durch den Abend, aber wie es Philipp sagte. Aber also in dem Fall der andere Philipp. Aber scheißegal, die Badehose wird schon richten. Kurz einmal, der ist Konferencier beim Burlesque. Stichwort anderer Podcast, Stichwort Interview. Oh, jetzt wird's kompliziert. Ja. Das Varieté-Theater, bei dem Arnim eben angeheuert hat, ist noch ziemlich jung. Es existiert erst seit wenigen Wochen und besteht nur aus dem Direktor, zwei Plakatklebern und seit neuestem nun auch aus einer Musikkapelle, also aus Arnim. Ich wollte gerade sagen, dass die nur aus Arnim besteht. So viel zu, wie die anderen wohl aussehen mögen. Mhm. Und gar nicht. Obwohl das schäbige Ensemble nur mit dem Pferdekarren durch die Steiermark tourt, erhält Arnim tatsächlich für ein bisschen Akkordeon spielen und ein paar Ansagen machen die versprochenen 40 Schilling pro Auftritt. Moment, also wo kommt das Geld her? Schief. Die treten tatsächlich auf. Der, Nati Gold. Der Direktor macht ein bisschen Faxen, er macht ein bisschen Musik. Aber die nehmen so viel ein, dass das quasi Die, das ist ausverkauft. Die haben in der Zeit nichts. Ja. Es gibt quasi kein. Also okay. das ist Netflix ist noch nicht da. Das ist der. Ja, das ist der Ausbruch aus dem die Leid Mutter, und dem Elend. Die Mutter ist auch nicht da, die gute Nachtgeschichten erzählen könnte. Also. Genau, das nach dem Krieg herrscht und das ist so die das bisschen Realitätsflucht und da musst du überhaupt nichts können. Aber die Leute haben ja auch kein Geld. Und ist ja nicht so, dass die irgendwie ewig Geld über haben. Die paar Groschen dann für sowas, das ist denen halt wert. Okay. Ja. Ja, aber interessant, dass du so einen Varieté-Abend gestaltest, ohne gar nicht, ich hätte jetzt noch eine Tänzerin erwartet oder vielleicht eine keine Jonglage. Menschen, oder keine Tiere, keine Sensationen, zahlen sie trotzdem. Also es ist auch frisch gegründet. Also das ist jetzt nicht so, dass das der Plan ist, genau so weiterzumachen. Durch ja, aber es ist ja krass, wenn das schon aber läuft. So geht's halt los. Ja. Aber ich meine, es gibt ja Diskussionen darum, ob man in Deutschland ebenfalls wie in etlichen anderen europäischen Ländern und ich glaube in Kanada auch tatsächlich Tiere und insbesondere wilde Tiere im Zirkus verbieten soll. Sodass dann halt eigentlich hauptsächlich noch die Akrobatik und Ähnliches in den Mittelpunkt rückt. Und vor dem Hintergrund von sowas aber gerade mit, ja, da gibt es halt den Direktor und ein paar Typen, die Plakate machen und ein Typ, der Akkordeon spielt. Also ich war auch das ist das andere krasse Gegenteil. War auch sehr schön. Ich war am Wochenende hier in Nürnberg auf dem Badentreffen. Schön. Das ist eine Veranstaltung, wo man, ich glaube, ich habe mir sagen lassen, das ist die einzige Veranstaltung im Jahr, wo man als Straßenmusiker keine Gebühren zahlen muss und sich nicht irgendwie, also ich weiß nicht, anmelden muss man sich wahrscheinlich, aber du musst keine Standgebühren oder irgendwas zahlen. Und das treibt natürlich die ganzen Nachwuchskünstler und alle möglichen auf die Straßen. Ich kenne jemanden, der war mit seinen Kids dort und die Kids sind aufgetreten. Und finde ich super cool. Finde ich total schön. Aber auf dem Weg zur Burghoch, also wir sind ein wenig so durchgeschlendert, es gibt ja auch eine ganz große Hauptbühne und viel große Musiker, die man auch kennt. Und auf dem Weg zur Burghoch sitzt dann so eine alte, wir sind uns bis heute nicht sicher, ob es ein Mann oder eine Frau war, aber so ein altes ein altes Männlein, Weiblein mit seiner Melodika auf so einem Gehfrei und spielt alle meine Entchen. Ja. das fand ich super. Das war fast schon ein satirisches Statement. Und schön. Hat damit Geld verdient. Also. Es gibt auch eine Person in Nürnberg, die habe ich, seitdem ich in Nürnberg wohne, x-mal schon gesehen und gehört. Und die spielt aber ausnahmslos, wisst ihr welchen Song? Nein. Streets of London. Von, was ist das? Weiß ich gar nicht auswendig. Also du kennst den Song bestimmt. Und das ist, also ganz viele Leute, die in Nürnberg wohnen, wenn ich die drauf anspreche, sagen die, ach ja, der, da höre ich immer nur das eine Lied. Das, okay. Ich weiß, wo das haben wir im Musikunterricht behandelt, früher mal, glaube ich. Das ist ein Klassiker, den kennst du. Genau, Streets of Philadelphia. Ja, dieses, so how can you tell me you're lonely? Ja, genau. And say for you the sun don't shine. Let me take you by the hand and lead you through the streets of London. I will show you something that will make you change your mind. Das ist voll schön gewesen. So, kennst du es jetzt wenigstens? Ja, natürlich. Ich liebe eure neue Interpretation. Ich kann das aber tatsächlich auch aus einem Englischunterricht im Green Line Englisch. Ja, oder daher, genau, Englischunterricht. Kam das mal vor. Nicht Musikunterricht, Englischunterricht war es, ja, bei mir auch. Weil es auch super klare Sprache im Lied und so ein bisschen sozialkritisch, aber jetzt auch nicht so, dass man sich nicht an dem Thema abarbeiten könnte in, ich sag mal, einer Stunde Englischunterricht. Die Suche nach seiner Mutter hat Arnim noch nicht aufgegeben. Er hat gute Beziehungen zu den Besatzern, das haben wir jetzt gerade schon festgestellt. Und so kann er, anders als die meisten anderen, Briefe nach Deutschland einschleusen. Wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Warum schickt er kein Telegramm oder versucht es mit Briefen? Na, es ist Besatzungszone. Also es ist, offiziell gibt es keine Post ins Land, also für die Bewohner, sondern halt nur irgendwie militärmäßig. Ach, irgendwie. Ui, immer noch nicht. Naja, wir sind im Jahr spät 1945 oder früh 1946, also da ist noch ziemlich. Ich hätte echt gedacht, dass es nur sehr, sehr kurz war mit der keine Post. Okay. Da ist noch ziemlich viel ungeklärt, glaube ich. Und er schreibt aber an seine ganzen Verwandten und Bekannten und alle, die ihm halt einfallen, wo er irgendwie Adressen auftreiben kann. Und in allen Städten eigentlich nur die Frage, wo ist Mutter? Ja. Mhm. Er bekommt logischerweise keine Antwort, weil die Post rauswärts genauso problematisch ist. Und in der Zeit kommt jetzt der Theaterdirektor auf die Idee, dass Arnim ja vielleicht auch noch ganz andere Talente haben könnte. Er bringt ihm also bei, über Drahtseile zu laufen, wie ein Fakir auf Glasscheiben zu stehen, schwere Eisenketten zu sprengen und noch vieles mehr. Und so nach und nach. Woher kann der Direktor das wiederum? Naja, der ist halt ein ausgebildeter Artist. vielleicht. Okay. So, die Story, die Hintergrundstory von dem Direktor habe ich jetzt nicht dabei, aber. Ich muss gestehen, ich mag ein bisschen, dass er diesen Dialekt hat in meinem Kopf jetzt auch. Weil es ist so ein Charakter damit auch baut. Ich fand es schön, weil es war wirklich in der Biografie, war es lautmalerisch reingeschrieben, der Dialekt, sowas ist ganz schön. Und wenn es tatsächlich dann beim Vorlesen so funktioniert, umso schöner. Ich stelle mir Dragoslav Stepanovic vor, der früher Eintracht Frankfurt trainiert hat. Ja, ich auch. Nicht. Also nach und nach wird aus dem jungen Dahl so ein richtiger Artist. Und etwas, wofür andere jahrelang trainieren, bekommt der sportliche Anim eigentlich in wenigen Wochen locker gebacken. Wahnsinn. Mittlerweile hat der Direktor dann auch noch mehr Musiker engagiert, sodass Arnim, auf den Plakaten wird er mittlerweile als Arminius vermarktet, sodass Arminius sich verstärkt auf andere Dinge konzentrieren kann. Und die Shows, ich habe es gerade schon angedeutet, sind alle bis auf den letzten Platz ausverkauft. Und jetzt kommen Sie, staunen Sie, sehen Sie den großen Arminius, wie er zum Beispiel auf Drahtseilen balanciert. Akkordeon muss er ja jetzt nicht mehr spielen. Also er hat jetzt ein paar neue Tricks gelernt und das gibt jetzt diese ganzen Show dann schon auch ein bisschen mehr Rechtfertigung. Irgendwie. Dominik, geht's dir gut? Nee, auf dem Drahtseil jonglieren finde ich jetzt nicht so spannend. Aber man ist natürlich auch heutzutage also, verwöhnt. Für jemanden, der als Musiker eingestellt ist, finde ich das schon entscheidend. Naja, aber dass man da Eintritt dafür zahlen würde, ins Publikum. Aber da hast du ja ausreichend schon Kontext gegeben. Okay. Es ist, glaube ich, manchmal bei solchen Events ja auch gar nicht so sehr, dass das Event selbst das ist, wo du sagst, du gibst so viel Geld dafür aus, sondern das Erlebnis dort zu sein und mit anderen Leuten zusammen etwas Positives zu erleben. Yeah. Also das ist auch so also manchmal dieses, das ist ja auch manchmal wie bei manchen Konzerten, wo du sagst, na so toll finde ich jetzt die Musik nicht, die würde ich jetzt selber nicht hören, aber die Stimmung der anderen Leute, die mit dabei sind und es begeistert, abfeiern und so, trägt das Ganze mit. Und ich hatte mit die lustigsten Konzerte, auf denen ich je war, waren nicht bei irgendwelchen großen Bands, die ich kannte, sondern wirklich teilweise bei irgendwelchen Bands, wo keiner was erwartet hat, aber plötzlich schlägt das Ganze in so eine mega positive Stimmung um. We are here to steal your beer. Nein, die Vorband davon. Die waren auch geil. Die waren der Hammer. Ich wollte gerade sagen, liebe Grüße an die Band der Tante Renate, eins der lustigsten Vorbands, die ich je erlebt habe. Und das war das erste Mal in meinem ganzen Leben, dass ich erlebt habe, dass von der Vorband Zugaben gefordert worden sind. Nein, das war tatsächlich bei dem Konzert, was wir gerade geschildert haben, wo uns beiden partout nicht einfällt, wie heißt. Trollhaugen, glaube ich. Ja, als Vorband von Alestorm. Alestorm, ja. Genau. Im Hirsch. Das war ein großartiges Konzert. Also nochmal. Du findest Drahtseil langweilig. Ich finde es tatsächlich langweilig, aber damals Zeiten anders, kein anderes Programm. Und ich muss auch ehrlich sagen, dass ich wahrscheinlich gerade da so krass erpicht drauf bin, weil ich jüngst erst gesehen habe The Greatest Showman. Ein Film mit Hugh Jackman in der Hauptrolle und der basiert auch auf einem realen Charakter. Das ist jemand, der quasi einen Zirkus der Kuriositäten in den USA aufgebaut hat und das ist quasi eine Verfilmung seines Lebens sehr lose. Und das ist ein Effektfeuerwerk ohnegleichen, also perfekt choreografiert mit geilen Special Effects und halt total neu. Aber ich meine, wir sind in der Steiermark in der Nachkriegszeit, so dass da ist die Messlatte eine andere. Ja, das ist schön. Und wenn ich sage, der mal balanciert hat auf dem Drahtseil, dann kann das ja auch heißen, dass er in 20 Meter Höhe durch einen Feuerring auf dem Drahtseil läuft oder so. Also genau. Also einfach stellst dir spektakulär vor. Für die genau. Tu einfach so, als wäre es spektakulär. Genau. Tu so, als wenn du nicht massiv gelangweilt wärst. Ich bin gespannt, ob ich dich heute noch zu dem Ausspruch, das ist jetzt aber spektakulär, hinreißen kann. Und dann jongliert er einen Elefanten. Das harte Training und die strapaziösen Auftritte versteht Arnim als gerechte Antwort auf seine abgebrochene Schullaufbahn. Wer es in der Schule zu nichts bringt, muss es im Leben halt zu was bringen. Das hat ihm mal ein Lehrer gesagt und irgendwie motiviert ihn das, hart für sein Geld zu arbeiten. Was unmittelbar nach Kriegsende eine willkommene Abwechslung gewesen war, tritt schnell in Konkurrenz zu bekannten Musikern, die langsam wieder aus der Versenkung auftauchen. Auch die ersten Hollywood-Filme kommen aus Übersee dann rüber. Und tatsächlich hat das Varieté-Theater mehr und mehr mit Zuschauerschwund zu kämpfen. Mhm. Ich hasse es, wenn ich dem Dominik recht geben muss. Im August 1946 steht der nun gelernte Feuerschlucker, Messertänzer und Unterhaltungstausendsassa Arnim wieder auf der Straße. Also das hat jetzt alles nicht so arg lange gewährt. Also für das, dass du dich gerade noch so gewehrt hast gegen meine Vermutung, ist das jetzt ganz schön rapide. Aber gut, ich hake nicht weiter drauf rum. Danke, Dominik. entschließt sich mit einem, la, la, la, la, la. mit einem der heimatvertriebenen Transporte zurück nach Deutschland zu fahren, um dann doch jetzt erstmal nach Düsseldorf zu einem Freund und dann nach seiner Mama zu suchen. Und wieder kommt ihm der Zufall dazwischen. Ich habe so den Five the Mouse Wanderer Vibe gerade. Das ist doch seine Mama, oder? Der Five? Ui, das weiß ich nicht. Das war Nemo. Gestehen, die habe ich nie komplett gesehen. Nee, Nemos Mama ist tatsächlich gefressen. Was echt ziemlich hart ist, wenn man drüber nachdenkt. Aber in wie vielen Filmen von Disney ist denn irgendwie der Vater oder vielleicht sogar beide Eltern entweder komplett unbedeutend oder irgendwie gleich am Anfang weg? Ja, das ist richtig. Wieder kommt der Zufall dazwischen. Auf dem Bahnsteig wird Arnim vom heraneilenden Briefträger aufgehalten, der dem überraschten Arnim tatsächlich einen Brief von seiner Frau Mutter. Telegramm. Von der Mutter? Nein, ein Brief von der Mutter. Ach, spannend. Kurz zuvor war nämlich dieses Postverbot dann aufgehoben worden und sie kann jetzt endlich sich melden. Sie ist in Mecklenburg, also in der russischen Besatzungszone, und sie schreibt ihrem Sohn, dass er nach Hamburg zu seiner Tante fahren soll, die ihn fürs Erste beherbergen kann. Und da kramt Arnim sein Gepäck aus dem Einzug, jetzt in den anderen, und fährt nach Norddeutschland. Das zum Glück so, habe ich keine Zugbindung gebucht. Das machen wir so nebenbei, so eine beiläufige Bemerkung in der Geschichte jetzt. Aber stell dir mal vor, du hast die ganze Zeit deine Mama gesucht. Es war nicht sicher, ob die überhaupt noch lebt, wo die ist und so. Und das ist doch krass. Muss man mal kurz inhalten und sich überlegen, was das emotional für den guten Mann bedeutet. Aber auch wie krass ein, du gehst jetzt zu deiner Tante. Na gut, zack, anderer Zug. Also das sind ja Lebensentwürfe, wo man heute sagen würde, ja, da lässt man sich beraten und überlegt und macht. Und bei solchen Sachen hat man manchmal das Gefühl, die stehen halt auf dem Bahnhof, werfen eine Münze und entscheiden dann ihr Leben nach dem Wurf dieser Münze. Naja gut, ich meine in der Zeit, du kannst ja nichts planen, du weißt ja nicht, was ist, du weißt nicht, was weitergeht, du weißt nicht, was passieren wird. So, da, in der Zeit, glaube ich, kannst du genauso gut eine Münze werfen wie alles andere. Und annehmen hat tatsächlich auch so einen Moment der Besinnung, als er in Hamburg auf der Lombardsbrücke im Zug sitzt, wo der auf Weiterfahrt warten muss und überhaupt keinen Plan hat, was er als nächstes tun soll. Er ist sich vollends bewusst, dass er riesiges Glück hatte, dass er überhaupt noch am Leben ist, dass er jetzt in diesem Zug sitzt, dass er gesund ist, dass er seine Mama irgendwie gesund weiß. Und er weiß auch, dass vor ihm ziemliches Elend liegt. Hamburg ist zerbombt und besetzt und überhaupt die Nachkriegszeit schwierig. Und er nimmt sich in dem Moment ganz fest vor, hart daran zu arbeiten, aus diesem Elend rauszukommen. Und wie man das so macht, wenn man so einen spirituellen Moment hat, man wendet sich an Gott. Er verspricht dem Herrgott, nicht wählerisch zu sein, sondern alles zu tun dafür. Und wenn er es wirklich schaffen sollte, das Elend der Nachkriegszeit im zerbombten Deutschland zu überwinden, dass er dann an jedem Heiligabend zurück auf diese Brücke kommen will und ins Wasser spucken. Und das macht er. Wow, wie gottesfürchtig. Und das macht er dann auch. Das wird meinem Gott wohlgefallen. Dominik, du bist heute ein bisschen despektierlicher über andere Leute Lebensentscheidungen. Das ist irgendwie, ich finde das. Ja, aber was denn Spucken? Also ich meine, Spucken ist ja jetzt nichts, was das ist ja nur eine Geste. Ehrerbietend ist, aber das ist doch keine ehrerbietende Geste. Wieso ehrerbietend? Ah. Das ist eine Geste. Die ganze Religion basiert nur auf Gesten. Okay. Das ist alles nur eine Geste. So, es geht ja darum, was du da reininterpretierst. Ja, es ist eine wichtige Geste und ich finde es bemerkenswert, dass er zumindest bis zu dem Jahr, in dem er seine Biografie veröffentlicht, das tatsächlich auch durchzieht. Wahnsinn. Okay. Schau, der okay. Philipp ist begeistert. Nimm dir mal ein Beispiel. Sei mehr wie Philipp. Ne, überleg, nein, einfach so kannst du nicht so sein wie Philipp. Das Versprechen, jedes Jahr zu einem gewissen Zeitpunkt an einer Stelle zu sein, finde ich schon groß. Und das mit den damaligen Transportmitteln, finanziellen Situationen von ihm und Situation des ganzen Landes, ist ja völlig irre. Naja, der kann ja jetzt innerhalb von einem Jahr, kann er jetzt stinkend reich sein. Schau, der Philipp ist beeindruckt. Er könnte er, aber sozusagen trotzdem dieses, jedes Jahr bin ich dort. Ich sehe schon, der Philipp ist der gute Sohn. Nein, keine Ahnung, bin ich nicht. Schau, ich bin durchgeflogen mal. Andererseits kann man seine Behauptung aus seiner Biografie auch nicht auf Wahrheit überprüfen. Das ist tatsächlich auch ein immer wiederkehrendes Thema. Okay, vom Bahnhof wird er dann mitsamt den anderen Heimkehrern erstmal in ein Barackenlager gesteckt und er muss sich jetzt um eine Erlaubnis kümmern, dass er überhaupt in die Stadt gehen darf. Denn Zuzugsgenehmigungen für Nicht-Hamburger gibt es nach dem Krieg faktisch nicht. Ja? Also es gibt so wenig Wohnungen, dass jetzt erstmal die da wirklich Ansprüche haben, die da vorher schon eine Wohnung hatten, die da gemeldet sind, dass die da irgendwie versucht werden zu versorgen und das ist gar nicht so einfach. Weil er da sich aber bei verschiedenen Leuten vorstellt, kommt er ins Gespräch mit dem Senator der Hamburger Wohnungskommission und der sagt, nee, keine Chance. Und der Chauffeur kriegt es aber mit und der Chauffeur hat Mitleid mit Arnim und der sagt, also gut, dann kann der bei mir wohnen und dagegen kann auch der Senator der Hamburger Wohnungskommission nichts sagen. Und sie lassen ihn dann deswegen in die Stadt und er wird bei dem Chauffeur so ein bisschen untergebracht. Boah, was für eine Zeit. Schon wieder was für ein Glück. Auch wieder ein wahnsinniger Dusel. So, ja, also kann man nicht anders sagen. Er schafft es in relativ kurzer Zeit dann jetzt doch in die Hansestadt. Ich habe hier noch geschrieben, wieder mal Glück gehabt, olle Badehose. Was macht er jetzt in der Stadt? Ja, jetzt ist er da. Seine Tante hat er ausfindig gemacht, die kann ihm jetzt aber auch nicht wahnsinnig weiterhelfen. Alle leben da im Elend. Aber warum ist er überhaupt dahin? Ja, weil die Mutti gesagt hat, er soll. Genau. Klar. Aber warum wohnt er denn nicht bei Tandi? Naja, für mich wäre eher die Frage gewesen, warum sagt es Mutti, wenn er ja gar nicht so viel davon hat, wenn er wirklich nach Hamburg geht? Oder soll er sich halt um die Tante kümmern, die warum auch immer vielleicht allein ist? Oder? Naja, es ist halt zumindest Familie und ich denke, okay. dass die Mutter schon auch, die weiß ja auch nicht, wie es weitergehen wird, aber dass die schon auch die Hoffnung hat, dass sie irgendwann die Familie sich auch wieder irgendwie in irgendeiner Form vereint. Ja? Also dann ist es auch gut, wenn man den Sohn bei der Schwester irgendwie weiß, als irgendwo in Österreich. Also Arnim wendet sich jetzt an die Hamburger Artistenloge und versucht da irgendwie einen Job zu kriegen. Aber in der Zeit sind eigentlich viele große Theater- und Artistennummern, die alle auf eine Anstellung warten. Und angesichts zerbombter Theater gibt es halt einfach wahnsinnig wenig Möglichkeiten. Mhm. Ja, also die stehen alle da und haben eigentlich keinen Platz zum Spielen. Am Theater am Besenbinderhof findet Arnim schließlich einen Job als Kulissenschieber, Bühnenfeger und Instrumentenputzer. Das und klingt wirklich so nach Riege C der aber, Bühnentätigkeiten. Genau, aber du hast Bühnenschieber. Du hast zumindest Bühnenschieber. Ich bin Waffenschieber, Großkaliber. Ich bin kein Kapuziner. Was war denn das für ein Lied? Ich hab keine Ahnung. Warum komme ich da jetzt drauf? Völlig aber egal. Er hat wenigstens einen Job. Er hat einen Job. Er hat sogar einen Job in der Branche. Also er hat seinen Fuß in der Tür. Ja. Und er hat ja, ihr erinnert euch, seinem Herrgott geschworen, er würde nicht wählerisch sein. Also er machte den natürlich. Und ich wollte gerade sagen, so vom Typus her würde ich mir jetzt auch vorstellen, dass der so ein Socializer ist, dass der immer so ein bisschen die Leute mitkriegt und dann irgendwann, wenn mal jemand ausfällt, der irgendwo einspringen kann oder ähnliches. Genau, er hält ein bisschen Kontakte, er sieht natürlich dann Aushänge, wenn irgendwo mal irgendwo jemand gesucht wird. So kommt er dann auch zu einem Mann namens Alardi, der eigentlich einen Artistenpartner sucht. Alardi. Mhm. Und mit dem trifft er sich dann auch, aber auf dem Weg zu dem Treffen werden dem Alardi die Kostüme gestohlen. Und Kostüme sind in der Zeit ja auch ein echter Wert. Und ohne Bezugsscheine kannst du sowas nicht kaufen, ohne das nötige Kleingeld sowieso nicht. Und Alardi ist jetzt schon kurz davor, das Artistentum deswegen komplett hinzuschmeißen. Mhm. Dann macht Arnim ihm aber ein Angebot, denn der hat kurz zuvor eine wertvolle Brosche verkauft, die er mal von seiner Mama geschenkt bekommen hat. Und er schlägt jetzt vor, dass er mit diesem Geld Kostüme anschafft, wenn denn der Alardi ihn dann mit auf Tour nimmt. Also wenn die zusammen auftreten wollen. Deal, so, der freut sich natürlich. Ja, der hat sowieso einen Partner gesucht, jetzt hat er wieder Kostüme. Er schnappt sich den Arnim, die trainieren wochenlang und der erste Auftritt in Wolfsbüttel geht auch wunderbar glatt über die Bühne und die werden mehr oder weniger vom Fleck weg dann von den Engländern engagiert, um mit einer größeren Artistentruppe in der ganzen Besatzungszone so ein bisschen rumzutingeln und die machen hauptsächlich Fahrradbalance-Nummern. Ich wollte gerade sagen, du musst ja eigentlich fast immer so Slapstick oder Dinge machen, die wenig mit Sprache funktionieren, wenn das sowohl für Deutsche als auch Engländer funktionieren soll. Ja, also Artisten sind es ja im weiteren Sinn. Also die machen irgendwelche Shownummern, da ist wenig mit Sprache, genau. Die Gage ist insgesamt auch ziemlich scheiße, aber in jeder Stadt haben sie zumindest ein warmes Bett und oft werden sie auch noch in den Theatern, wo sie dann gastieren, zu den Premierenfeiern eingeladen von den Engländern, wo sie sich dann halt auch einmal richtig satt essen können. Mhm. Ja. Kleine Frage da direkt rein, wo tingeln die jetzt rum? In der englischen Besatzungszone. Frag mich jetzt bitte nicht, wo die anfängt und aufhört. Nein, ist in Ordnung, aber das heißt, sie haben eine Art Berechtigung, dass sie da reisen dürfen. Genau. Weil es ja von den Briten organisiert wird. Genau, sie reisen da im Auftrag der Briten mit dieser Artistengruppe da hin und her. Und wie gesagt, sie werden dann auch immer von den Gastgebern dann mit auf diese Feiern eingeladen. Sie dürfen aber nichts von diesen Fressalien mitnehmen. Das ist streng verboten. Und das ist ganz besonders kacke, weil in der Artistengruppe auch Kinder mit auftreten. Und die dürfen nicht auf die Feier. Genau, die dürfen nur den ersten Teil der Show mitmachen und müssen dann ins Bett. Und deswegen sind die nie auf den Empfängen, die halt danach stattfinden. Oh Mann. Das ist echt ein bisschen blöd. Und kriegen keine Schokokekse, kein Braten, keine Leckereien. Kein Stück Brot. Von dem. Mm. Jetzt finden aber auch die Artisten das ziemlich ungerecht und proben jetzt extra dafür eine ganz eigene Nummer. Bei jeder von diesen Feiern hat nämlich einer den Auftrag, als erstes den Sicherungskasten ausfindig zu machen und während dem Essen dann den Saft abzudrehen, was für die anderen natürlich das Kommando ist, sich ganz schnell die Taschen vollzustopfen, yeah. Und dann gehen auch die Lichter wieder an, tada, und die nächsten Tage sind für die Kinder nahrungsmäßig gerettet. Oh. Cookies 11. Das ist voll süß. Oh, das ist mega süß. Endlich habe ich Dominiks Herz berührt. Zeit ist one. Etwas, was keiner seit vielen, vielen Jahren geschafft hat. Die Zeiten sind trotzdem zäh. Also beschließen Arnim und Aladi, es statt beim Theater und statt mit dieser reisenden Artistentruppe bei einem richtigen Zirkus zu versuchen. Sie lassen sich saisonweise von einem großen süddeutschen Zirkus anheuern und balancieren auch dort mit ihrem Fahrrad auf einer bis zu 10 Meter hohen Laterne. Also sie sind irgendwie zu zweit auf einem Fahrrad, so muss man sich das vorstellen, und sind dann irgendwie oben auf der Laterne dann auf einem Rad und machen da irgendwie Faxen. Aber die, also frag mich nicht, wie die da hochkommen, ja. Wahrscheinlich irgendwie okay. Mit einem Seilzug, keine ja. Ahnung. Aber die bleiben im Endeffekt an der Stelle stehen. Da, so arg viel fahren kann man da, glaube ich, nicht ja. Da oben. Also sie kommen über die Runden in dieser Zirkuszeit, schließen sie auch viele Freundschaften, auch mit der Elefantendame Nelly. Da gibt es irgendwie eine schöne Anekdote, als Arnim dann diesen Elefanten Jahre später bei einem Straßenumzug irgendwie trifft und der Elefant ihn wieder erkennt. Ja, und schon ein zweites Mal emotional berührt. Genau, und auch mit der Eselfrau Rosi. Zu Rosi, erinnert mich später an Rosi, das kann ich jetzt nur noch nicht erzählen. Sie lernen König Ferdinand II. Kennen und wow. Also es ist eine ganz aufregende Zeit. Und sie schlagen sich da aber trotzdem im Großen und Ganzen durch. Also von einem Tag auf den anderen. Du kannst jetzt auch da nicht wirklich irgendwie vorausschauen, irgendwie deine Zukunft planen. Und apropos durchschlagen. Einmal gerät Arnim auch in eine Schlägerei mit einem chinesischen Zauberkünstler. Denn der hat ihn angeschwärzt. Jetzt ist es so, dass die Artisten auch immer als Platzanweiser arbeiten, sich da immer abwechseln. Wie alle beim Zirkus müssen das halt mal machen. Und die Amerikaner bringen immer ein Stück Seife mit, weil das auch wahnsinnig schwer zu kriegen ist in der Zeit, und stecken das den Platzanweisern zu im Austausch für besonders gute Plätze. So, das ist immer so, die zahlen immer die billigste Kategorie und kriegen dann aber die besten Plätze, wenn sie die Platzanweiser bestechen. Das ist natürlich höchst verboten. Und alle machen das aber, ja. Für Seife. Okay. Ja. Und ich glaube halt, Seife ist wirklich etwas, was du sehr schmerzlich vermisst, wenn es dir ausgeht. Sehr schmerzlich. Ja, also das ist echt ein hohes Gut. Und der Chinese schwärzt den Arnim einmal deswegen an, weil er irgendwie, keine Ahnung, sauer auf den ist, und dann geraten sie richtig in Streit und es gibt eine Prügelei, und jeder hat aber Verständnis, ja, dafür, dass die Zeit, in der sie gerade sind oder die Situation, in der sie sind, einfach wahnsinnig hart sind, und so lautet das Urteil, sie müssen sich gegenseitig jeweils 3000 Mark Schmerzensgeld zahlen. Aus Prinzip. Wie salomonisch. Das ist ein schöner Gerichtsprozess. Ja. Genau. Also so ein Zirkus ist insgesamt aber halt auch nichts für die Ewigkeit. Mit seinem Bekannten Heinz Löwendorf arbeitet Arnim. Löwendorf. Wie schön. Arbeitet Arnim an diversen Ideen, wie man die doch langsam schon auch etwas abgenutzten Zirkusnummern vielleicht irgendwie noch was draufsetzen kann. Wir könnten das Zelt anzünden. Gute Idee. Mir gefällt, wie du denkst. In Hollywood sind in der Zeit Stuntmen und Kaskadeure eigentlich auch schon seit einigen Jahren groß im Kommen. Was ist ein Kaskadeur? Das ist eigentlich nur ein anderes Wort für Stuntman. Ah ja. Also das. Gibt, die beiden Begriffe sind fast gleichbedeutend. Klingt fancier. Stimmt. Und das sind, wie ihr sicherlich wisst, Leute, die im Film ihren Hals riskieren, um andere, besser bezahlte Menschen möglichst mutig und abenteuerlich aussehen zu lassen. Ja? Da gibt es Buster Keaton, da gibt es Charlie Chaplin, da gibt es auch Gary Cooper und Harry Froboess. Das ist, glaube ich, ein Deutscher oder ein Österreicher oder ein Schweizer. Ach, irgendwie, der kommt aus Europa, ist aber in Amerika als Stuntman bekannt geworden. Der auch im Guinness-Buch steht, weil er aus 110 Metern Höhe aus einem Zeppelin in den Bodensee gesprungen sein soll, was absurd unglaublich ist. 110 Meter, das kannst du fast nicht überleben. Auch. Moment, aber du sagtest gerade Charlie Chaplin. Charlie Chaplin war Stuntman? Auch, ja. Ach. Er hat auch seine viele, viele Stunts irgendwie selber gemacht. Aber Sekunde, aber nicht für andere, sondern er genau. Hat seinen eigenen Stunts gemacht. Also ich weiß nicht, ob er halt auch seine eigenen Stunts oder hat er damit angefangen? Ja, auch Buster Keaton hat, glaube ich, hauptsächlich seine eigenen Stunts gemacht. Ja. Da gibt es ja diese berühmte Szene, wo er vor dem Haus steht und dann fällt die Hauswand um und er steht genau im Fenster sozusagen, dass ihm da nichts passiert. Das ist ja was, wo du denkst, wow, keine Versicherung der Welt und kein Film Team der Welt würde das heute mehr machen. Aber das ist wirklich ein massives Haus. 1000 Absicherung. Nein, so diese Pappfronten halt. Wie so eine Pappfront. Aber wenn ihr dich trifft, bist du, glaube ich, trotzdem erstmal weg. Mit einer Pappfront. Schön, dass du sagst, das ist eine von vielen Szenen, die Jackie Chan zum Beispiel als Hommage, eine Hommage, mehr oder weniger nachdrehen von den frühen großen Stuntmen. Also die findest du auch fast 1:1 in dem Jackie Chan Film. Genauso wie noch 1, 2, 3, 4 andere Szenen also aus der Wahnsinn. Zeit. Also Jackie Chan, es ist auch sehr, sehr witzig, mal Verletzung Jackie Chan zu googeln. Ja, absurd. Es ist also wirklich absolut absurd. Man unterschätzt völlig aus westlicher Sicht, was dieser Mensch wirklich an eigenem körperlichen Leid in seiner Karriere auf sich genommen hat. Der hat sich alles schon ins 100-millionste Mal gebrochen, gezerrt, sonst wie gerissen. Da gibt es ja auch diese Stories, dass er da irgendwo am Set war, führt so einen Stunt durch und dann knallt er nach unten, dreht die Szene fertig und dann geht er irgendwie so auf Seite und alles, alles in Ordnung. Und dann irgendwie stellt sich raus, dass er irgendwie mehrere Knochen gebrochen hatte, aber die Szene noch beendet hat. Und man denkt sich so, wow. Ja, das ist okay. Genau so ein Typ. Aber der macht das so im Geist der alten Zeit. Ja. Und ein ganz großer von den früheren Zeiten war auch Harold Lloyd. Da gibt es einen weltberühmten Stunt, wo er an einer Turmuhr herumklettert. Ja. Und den hat man vielleicht vor Augen. Modern Times. Der wird auch oft zitiert, auch zum Beispiel in Zurück in die Zukunft und so. Ne? Also der ist oft wieder zitiert. Und aber das ist aus dem Charlie Chaplin-Film, oder? Ist das aus Modern Times? Nee, das ist Harold Lloyd. Ach so. Harold Lloyd war an der Stelle ja nur der Stuntman. Ich weiß es jetzt ehrlich gesagt nicht genau. Aber ist ja egal. Wenn du es nicht weißt, ich bin mir. Kann sein. Ja. Aber die Szene ist deshalb spektakulär, weil die damals sich schon um Sicherheit auch Gedanken gemacht haben und sie haben auf einer zweiten Plattform, die da relativ direkt drunter war, Matratzen untergelegt und haben auch ihm einen Sicherungsgurt mit Drahtseil umgelegt. Und sie haben dann nach den Dreharbeiten eine Sicherheitsprobe mit einem Dummy gemacht, mit seinem Gewicht irgendwie drangehängt und haben mal die Sicherheitsvorkehrung getestet. Komplett wirkungslos. Also er wäre gestorben, wenn er abgestürzt wäre. Es gibt danach haben sie es getestet. Es gibt von diesem Charlie Chaplin-Film wieder, wo er an der Uhr hängt. Da gibt es einen ganz tollen Filmtrick, den man damals gemacht hat. Und zwar hat man tatsächlich den Eindruck. Perspektive so. Genau, da hat man mit Perspektive gearbeitet. Und zwar hat man auf einem Hausdach gedreht. Diese Uhr, die da zu sehen war, stand auf dem Hausdach. Das heißt, der hing da dran. Aber unter ihm ging es vielleicht nur einen Meter runter. Und da war dann auch so eine Matratze. Dadurch, dass aber dahinter weiterhin die anderen Häuser zu sehen war, zwar weiter hinten in der Tiefenunschärfe, aber auch so Straße und die ganzen Autos und so weiter, sah das wirklich wahnsinnig gut aus. Und selbst aus heutiger Sicht ist es ein super gemachter Filmtrick. Und da gibt es ein tolles, kurzes Video auf YouTube. Müsst ihr einfach mal ein bisschen nach diesen Suchbegriffen suchen, da findet ihr das schon. Wo das mal kurz gezeigt wird. Und das kann man innerhalb von so, ich sag mal so 10 Sekunden, hat man das begriffen. Es gibt ein paar schöne Subreddits, ich glaube, Movies in the Making ist eins davon, wo du eben genau solche Szenen dann immer siehst aus der Perspektive von hinter der Kamera und so, mit welchen Tricks da gearbeitet oder viel auch halt, wie absurd immer diese. Das muss ich jetzt direkt suchen, diese Greenscreen-Szenen, die sehen ja auch immer absurd aus, bevor sie. Ja. Und erinnere mich nochmal dran, ich sag dir noch ein paar mehr. Ich glaube, Movies in the Making ist eins davon. Da gibt es noch 2, 3 andere, die echt nett sind. In Deutschland kennt man in der Zeit das alles noch nicht so in der Form. Ja. Hier und da spricht man von Sensationsdarstellern, aber von einem wirklichen Berufsbild ist man da schon noch weit entfernt. Noch. Arnim trainiert in der Zeit fleißig, indem er sich zum Beispiel mit einer Schlinge an einem Fensterkreuz festhält und dort so lange hängen bleibt, bis er halt nicht mehr kann, bis seine Armkraft nachlässt. Und da steigert er sich auch in relativ kurzer Zeit von 4 Minuten auf deutlich über 10. Und allein von sowas kann man aber natürlich auch sich nicht ernähren. Ja? Ich wollte gerade sagen, es erinnert mich an diesen blöden Badesalz-Sketch. Ja, wenn im Mai die Schwimmbäder aufmachen, dann hänge ich mich ans 10-Meter-Brett mit einem klaren Finger und mache einen Cliffhanger, bis der Bademeister mich runterpfeift. Und was machst du, wenn die Schwimmbäder erst im Juli aufmachen? Ja, bleibe länger hängen. Genau, also man kann davon nicht leben. In der Zeit verkauft er nebenher also noch auf Parkplätzen Straßenkarten an Autofahrer, was ich auch eine sehr schöne Verdienstmöglichkeit finde. Klopfen, ja, brauchen Sie hier Straßenkarte? Und davon kommt er so ein bisschen über die Runden. Ja gut, ich kann mir vorstellen, dass in der Zeit relativ viele neue Straßen entstanden sind. Beziehungsweise es sehr hilfreich war, zu sehen, welche noch befahrbar sind. Ja, das kann sein. Ich frage mich tatsächlich, ob er die selber gezeichnet hat. Irgendwann entdeckt Arnim ein Stellengesuch für jemanden, der für den auch mit Film, so einem roten X mit so einer Schatzkarte. Der für den Film Das Fräulein und der Vagabund mit dem Motorrad möglichst spektakulär in einen Ententeich rauscht. Ein Ententeich? Und das ist das der Charlie Chaplin-Film? Nein. Das okay. ist ein, ich glaube, es ist ein deutscher Film. Weil, also der Vagabond ist ja eine Figur von Chaplin. Oder nee, wie heißt denn der? Ich weiß nicht, was du meinst. Der Trump, glaube ich. Ich glaube Trump, ja. Das mag angelehnt sein. Ja, ja. Und jetzt dachte ich, vielleicht wäre das der deutsche Titel. Nee, okay. nee, weil die suchen schon in Deutschland einen, der das ja. macht. Und das ist natürlich genau Arnims Kragenweite. Ne? Er wird auch sofort dafür engagiert und alle Proben zu diesem Stunt laufen reibungslos. Als er dann aber bei der Aufnahme mit 60 km/h in diesen mit Entengrütze gefüllt. Mit, auch da sind auch Enten drin, aber hauptsächlich halt so, weißt du, so ein grüner Teich mit so ganz viel Entengrütze oben drauf. Ja. Und als er damit. Entengrütze? Also dieser ganze Schmodder halt da oben drauf. Ja. Entenschmodder. Ne? Als er da mit 60 dann reinbrettert während der Aufnahme, verhält er sich irgendwie mit dem Hemd im Gestrüpp und eigentlich hätte er da ein Salto reinmachen sollen und mitten in den Enden landen und das trifft er aber nicht ganz und landet stattdessen mit dem Gesicht in der Konservendose, die da so unter der Grütze unsichtbar lauert. Das klingt ganz schön schmerzhaft. Es gibt auch eine Narbe, die ihn sein Leben lang begleiten wird. Ich habe die Szene auf YouTube gefunden. Die ist nach heutigem Maßstab mega unspektakulär. Wenn ihr wollt, könnt ihr kurz hier mit mir die angucken, wenn ihr rumkommen mögt oder wenn ich euch das mal hier so drehen. Laptop. Die Links sind natürlich dann auch in den Shownotes. In den Shownotes. Aber ihr müsst gut aufpassen, die ist wirklich schnell vorbei. Ja, mega unspektakulär. Ja. Ja, und dann gibt es noch eine Schlägerei. Okay. Also. Okay. Also da ist gerade jemand einfach mit dem Motorrad, ja, so viel gesehen hat man ja gar nicht. Der ist so Richtung Wasser geplumpst. Also ich habe mir das auch angeguckt und habe mich gefragt, wo braucht man dann Stuntman? So. Ja. Muss da wirklich jemand mit dem Motorrad reinfahren? Das sah aus, als wäre er einfach von einer ins Wasser gesprungen. Ja. Aber okay, bildet euch selbst ein Urteil. Ich kann mir auch gut vorstellen, ich meine, dass man da heute andere Sachen gewohnt ist, so Stunt-Sachen viel expliziter zu sehen. Hm. Und auf der anderen Seite, das vielleicht einfach damals schon absolut gereicht hat. Ja, sowohl als auch. Man muss ja auch immer, also Knöchel zu zeigen war zutiefst sexuell und erotisch, mal Kontext zu geben. Es sind halt einfach komplett andere Zeiten. Das ist genau, du meinst, das, was du sagst. Jetzt dieses Jahr als die neue Knöchelkollektion. Nein, keine Ahnung, so als Frau. Also, keine Ahnung, du ja, ja. war einfach komplett andere. Historischer Kontext. Genau. Und gesellschaftlicher. Mhm. Die große Karriere des Sensationsdarstellers Arnim Dahl gerät ins Stocken, bevor es überhaupt beginnt. Statt sich wie die Leute in Hollywood aus brennenden Gebäuden zu stürzen oder dergleichen, geht Arnim als Vertreter für Gummischürzen von Tür zu Tür. Also Gummischürzen? Er hat einen neuen Nebenjob gefunden. Für so zum Fische ausnehmen oder? Na, so Gummischürzen halt, so für die Hausfrau. So, was man halt so okay. sich rumbildet ja, gut. in der Küche. Wir sind wahrscheinlich gerade im Zeitalter des Plastiks. Ja, 50er, ja. Ich überlege gerade, ob das nicht bei uns aktuell das Zeitalter des Plastiks ist. Das auch, das ja, gut, neue. Damals war es fresh und new. Ja, quasi. Aber ja, denk mal an, wie heißt denn der Film, der mit dem Song Sound of Silence aufhört. Er flieht am Schluss mit einer Frau, sie hüpfen in den Bus und der Song setzt wieder an. Graduate. Ja, danke schön. Und da sagt doch auch die Reifeprüfung. Die Reifeprüfung, ja. Und da sagt doch, glaube ich, auch, ich überlege gerade, wer ist denn das? Da sagt eine männliche Person, Dustin Hoffmann. Dass man, also so, dass die Zukunft ist was Plastik. Denn? So, Plastik, das ist es. Und die ist ja schon älter. Was sagt das Filmlexikon dazu? Dass das gut sein kann und ich mich nicht erinnere? Ich bilde mir ein, auch dieser Spruch wird tatsächlich im Spiel Civilization zitiert. Ah, okay. Denn es gibt eine Version von Civilization, ich weiß nicht, 4, 5, da spricht Leonard Nimoy immer bei neuen Errungenschaften der Vierer, Menschheit, glaub ich, deiner ja. Gesellschaft, sagt er mir einen schönen Spruch dazu. Und bei, ich glaube, bei Plastik war das eben das Zitat aus diesem Film. Cool. Also mit Gummischürzen, zurück zu Gummischürzen. Mit Gummischürzen in der Hand nimmt in der Filmbranche sicher keiner Notiz von Arnim. Kannst du mich daran erinnern, dass ich im Urlaub mal Civilization 6 endlich spiele? Aber dann hat er eine Idee. Wieso hat keiner Ja gesagt? Er ruft einen befreundeten Pressefotografen an und sagt mir nachher noch, wann du Urlaub hast. Und und zurück zum Thema. Er ruft einen befreundeten Pressefotografen an. Leute, ihr macht mich fertig. Er ruft einen befreundeten Pressefotografen an und verabredet sich mit ihm vor der Hamburger Michaeliskirche. Gemeinsam mit den Touristen fährt er dann im Fahrstuhl bis nach oben in den Turm und da ruft eine Frau plötzlich, Himmel, ein Selbstmörder, als Arnim über die Brüstung des Turms nach draußen klettert. Alle sehen ihm zu. Arnim schwingt sich einfach ganz locker wieder zurück auf das sichere Podest und dauert eigentlich nur ein paar Minuten, bis keiner mehr groß auf ihn achtet. Komische Nummer, ne? Irgendwie. Er schickt sich dann aber an, durch eine 40 mal 40 Zentimeter kleine Luke zur Turmuhr hinaufzuklettern. Aber dass da auch, also heute wäre in 0,6 die Polizei da und würde den Typ wieder mitnehmen. Klar, ne? Klar. Und das ist jetzt auch so ein bisschen, also das checkt jetzt nicht gleich jeder, was er da macht, so bevor das überhaupt jemand realisiert, was er vorhat, hängt er schon am 5 Meter langen Stundenzeiger der Turmuhr. Boah, wow. Er hängt jetzt da, versichert sich durch einen Blick nach unten, dass der Fotograf fleißig Aufnahmen von ihm macht und will eigentlich auch gleich wieder zurück zur Aussichtsplattform klettern. Was er aber nicht bedacht hat, ist, dass die Uhrzeiger sich in der Zeit weiter gedreht haben und ihm jetzt den Rückweg durch die Luke versperren. Nein! Er muss also jetzt mindestens mal ein paar Minuten aushalten, okay, bevor er wieder zurück in Sicherheit gelangt kann. Ich kann mich nicht mehr halten. Und macht er auch, ja, er bleibt hängen, klettert wieder runter. Aber die Augen sind rein. Auf ihm auf jeden Fall. Nein, lustigerweise haben die Leute oben das überhaupt nicht bemerkt. Also von oben hast du das nicht irgendwie gesehen, von dieser Plattform aus. Und er klettert zurück, ich glaube, ihm ist ganz schön die Pumpe gegangen. Aber wer in die Zeitung will, muss vielleicht auch einfach ein bisschen was riskieren. Und die Tatsache, dass ihn eigentlich von den Touristen da oben niemand bemerkt hat, bringt ihn jetzt auch wieder so ein bisschen zum Nachdenken. Und er überlegt, ob das nicht eigentlich genau sein Ding wäre. Ja? Aussehen wie Max Mustermann, ganz unauffällig auf der Straße und dann plötzlich halt so eine Artistiknummer aus dem Hut ziehen. Ja? So ganz ohne Trommelwirbel und Beleuchtung wie im Zirkus, sondern wirklich auf der Straße. Eine der Menschen, wo ich mir das immer denke, ist die Musikgruppe Kraftwerk. Da erkennt garantiert niemand auf der Straße die Einzelpersonen. Weil die sehen wirklich so aus wie das, was sie sind, Elektrotechnikstudenten oder halt studierte Elektrotechniker. Und ich finde die zutiefst sympathisch und jetzt auch zuletzt, dass sie einen Auftritt in Stuttgart hatten, an dem einfach Astro Alex aus dem All eine Nummer mit ihnen eingespielt hat. Das ist der Hammer. Ah, das stimmt, das hat ja irgendwie an mir vorbeigeschwemmt. Ja, ja. Das war echt cool. Noch während Arnim jetzt darüber nachgerübelt, wie er diese Idee umsetzen soll, begegnet ihm erneut ein Gesuch vom Film. Eugene York oder Eugen York, ich weiß nicht, ob es ein Deutscher oder ein Engländer mit einem, also ein Engländer oder ein Deutscher mit einem ganz komischen Künstlernamen ist, der sucht für Schatten der Nacht einen Draufgänger, der die gefährlichen Szenen übernehmen kann. Ein Draufgänger. Und Draufgänger gesucht. Weil Arnim aber außer dieser Ententeichnummer, die er jetzt nicht so spektakulär war, nimmt er die Pressefotos vom Turm. Wäre eine gute Idee gewesen, ne? Er marschiert einfach in Yorks Büro, macht wortlos einen Handstand auf dem Schreibtisch und springt im Rückwärtssalto wieder runter. Und er bekommt, ohne ein Wort verloren zu haben, die Rolle. Und die Filmfirma spart sich dann sogar noch das Geld für den Hauptdarsteller, sondern er kriegt die Rolle für den, alles. Genau. Er kriegt die Rolle und darf sich als Stuntman quasi selber dubeln. Und auch die Hälfte vom Film, nee, ist doch viel zu wertvoll, der spielt so gut, wir brauchen Stuntman. Holt mir Buster Keaton. Charlie Chaplin. Bei den Aufnahmen stürzt Arnim als Einbrecher von einer Strickleiter und scheinbar drei Stockwerke tief durch ein Glasdach. In Wirklichkeit ist es nicht ganz so hoch, aber der Rest zieht er 1:1 durch. Glasdach, runterstürzen, 1:1, wie im Film zu sehen. Da habe ich jetzt leider keinen Ausschnitt im Video gefunden. Aber auch danach steht weder Hollywood noch Berlin bei Arnim Schlange. Er hat jetzt aber mit dem Herrn York zumindest einen Fan, der ihn auch dann gleich nochmal für Schatten des Herrn Monitor als Hafenarbeiter anheuert. Schatten des Herrn Monitor? So heißt der Film, ist ein ganz komischer Name. Das klingt, ist es ein Film Bindestrich komisch. Oder heißt der Herr Monitor? Der heißt Herr Monitor. Okay. Okay. Und kurz darauf lässt er sich dann auch noch für den Film Das Mädchen aus der Südsee von einem Auto überfahren. Bartholomä? Willkommen auf Bartholomä. Er muss sich da aber auch dreimal überfahren lassen, weil beim ersten Mal gefällt es dem Regisseur noch nicht. Bartholomä, so schön, dass Sie dreimal überfahren werden möchten. Beim zweiten Mal tritt die Frau am Steuer versehentlich nochmal voll aufs Gas und versaut damit die Szene. Und ihn tot. Und ihn voll aufs Gas. Und erst beim dritten Mal passt alles. Der Reifen war auf seinem Gesicht, ist ja nochmal voll Gas gegeben. Der große Durchbruch ist das aber alles noch nicht. Also zurück zum ursprünglichen Plan. 1951 berichtet der Stern auf einer ganzen Seite über die waghalsigen öffentlichen Stunts von Arnim. 1951. Bis es aber soweit kommen konnte, musste Arnim von einem Sportflugzeug aus auf das Dach eines Hangars am Flughafen abspringen, auf der Brüstung eines Hochhauses einen Handstand machen, vom Vordach der Hamburger Staatsoper auf einen fahrenden LKW springen. Dabei hat er sich übrigens ernsthaft verletzt. Von der höchsten Stelle des Brückenbogens in Hamburg 38 Meter tief in die Elbe springen, Das ist schon ziemlich waghalsig. Auf eine Pyramide von 6 Skulpturen bis auf eine Höhe des ungefähr 8. Stockwerks klettern und oben sich dann hinstellen. Von einem fahrenden Auto auf eine fahrende Straßenbahn springen und zurück. Aus einem Fenster über eine Gasse in das Haus gegenüber springen. Und so weiter und so weiter. Wahnsinn. Er erinnert mich jetzt gerade ein klein bisschen an, wie heißt der denn? Ich glaube Ludwig von Bares Ferraris. Kennt ihr die zufällig? Ja. Und dieser kleine bayerisch sprechende Mann, der dann oft sagt so ein, ja, da kann man nichts machen, ich meine mit 50 Euro nehmen sie das mit. Der Typ war in jungen Jahren Akrobat und ist auf den Händen nach Rom gelaufen. What? Auf den Händen. Es gab dann am Schluss von Deutschland nach Rom, ja, auf und Indien. Es gab dann am Schluss auch nur so über die Stadt geritten. Ja, tatsächlich. Nee, also es gab tatsächlich dann auch einen, wie viel Handschuhe der verbraucht hat, und der hat auch irgendwo so Filme gedreht, wo er irgendwo sonst wo auf Dächern rumstolziert und so. Der war halt auch sehr akrobatisch unterwegs. Und ich habe mir irgendwann gedacht, was ist denn das für eine, der ist ja schon eine sehr schillernde Persönlichkeit, was der so macht, so wo der so herkommt und wie er irgendwie dazu kommt, weil der wirkt ja auch schon wie jemand, der gerne im Rampenlicht steht, und dann erfährt man das und denkt sich so, ach ja, und dann gibt es so eine kleine Doku über ihn, auch vom BR, die müsste bei YouTube online sein. Mann, das ist echt krass. Wetten, der kennt den? Vom Namen her? Bestimmt. Arnim kann mittlerweile, Training sei Dank, 10 Meter hinunter auf den Boden springen, ohne irgendeine Art von Schutzvorrichtung. 10 Meter. Jetzt überlegst du mal, was der Zehner so, die Höhe ungefähr. Ja, wenn ich ja ins Boden, Wasser. Nicht in genau. Wasser. Ohne Boah. Schutzvorrichtung. Wenn es höher wird, legt er sich schon mal eine kleine Strohmatte unter. Und bei allem, was er tut, fragt er. Der ist so der Prototyp für das Spiel, wo man immer in Heuhaufen hüpft. Total absurd. Assassin's Creed. So. Man hüpft von 300 Meter weit runter, aber unten ist ein kleiner Strohwagen, also passiert nichts. Bei allem, was er tut, fragt er nur selten um Erlaubnis und stets lächelt Arnim, auch wenn ihn das wirklich Überwindung kostet. Ja? Es läuft auch nicht immer alles glatt, also kleinere, größere Verletzungen sind an der Tagesordnung, bremsen ihn aber nicht. Er hat sich ja geschworen, er nimmt, was er kriegt. Er nimmt, was er kriegt. Dank des Sternartikels erkennt jetzt endlich auch die breite Öffentlichkeit sein großes Talent. Der erste Anruf kommt von der Fox-tönenden Wochenschau. Ihr Sprung von der Elbbrücke interessiert uns. Wären Sie bereit, den zu wiederholen? Die Antwort könnt ihr euch vielleicht denken. Na klar. Natürlich, sicher, Digga. Natürlich, alles klar. Damit aber nicht genug. Die Wochenschau würde außerdem gerne filmen, wie Arnim von der fahrenden Hochbahn 15 Meter ins Hamburger Hafenbecken abspringt. Aber Fox ist im amerikanisch besetzten Gebiet wirklich Fox? Ich gehe davon aus, ja. Und das waren wahrscheinlich die halt diese Nachrichtensendung, diese Wochenschau fürs Kino produziert haben, ja. Also Arnim ist dabei, eh klar. Der Chefingenieur der Hochbahn ist von der Idee nicht so begeistert. Finde ich jetzt nicht so prall. Und obwohl Arnim wieder seinen wortloser Handstand auf dem Schreibtischding abzieht, bleibt das Nein bestehen. Gut. Aber Moment, aber den überzeugst du doch nicht mit Akrobatik. Der sagt doch, hier aus Sicherheitsgründen ist das eine doofe Idee, das zu tun. Naja gut, aber das ist halt Arnims Move, um zu so zeigen, dass er in der Lage ist, sowas. Er löst all deine Probleme durch diesen Move. Das ist auch Beziehungsprobleme, so. Finanzielle Probleme. Ich wollte gerade sagen, so, ja, Sie haben doch Steuerschulden. Ich gehe aufs Steueramt, ab auf den Tisch, Saldo rückwärts. Und so, ja, ist okay, Sie brauchen nichts zahlen. Arnim hat aber noch einen anderen Move. Er sagt nämlich, gut, wenn Sie mir den Zug nicht geben, springe ich jetzt hier aus dem Fenster. Boah, das ist aber tatsächlich ziemlich pushy. Und ob er es getan hätte, werden wir nie erfahren, denn Fakt ist, er kriegt den Zug. Dann bringe ich mich halt um. Wie weit oben war dieses Gebäude? So Erdgeschoss. Nee, das war ein bisschen höher. Aber jetzt nochmal kurz zurück, denn vor dem Zug steht erstmal der Brückensprung an. Und Arnim klettert an diesem Pfeilern da halt nach oben. Bei recht stürmischem Wetter, was bedeutet, dass das Wasser die Elbe ins Meer drückt und der Wasserstand im Hafenbecken nochmal 2 Meter niedriger ist als bei seinem letzten Sprung. Mm. Aber es hilft ja nichts. Die internationale Öffentlichkeit wartet. Und stehen alle unten und schauen, ob du springst. Genau. Wie vom Dreier oder Fünfer. Naja, und das soll in den Kinos laufen. Ja? Das ist jetzt für ihn dann die Chance, eine große Öffentlichkeit nochmal zu erreichen. Unten stehen die Kameramänner, geben ihm Zeichen, dass er warten soll, oben auf der Brücke, bei heftigstem Wind. Und er klammert sich dann irgendwie am Brückenbogen fest und da verkrampfen dann auch schon seine Muskeln, was echt kritisch ist, weil er eigentlich ziemlich entspannt sein müsste, um sich nicht zu verletzen. Es ist auch irgendwann, ich glaube, zu Zeiten des Ersten Weltkriegs schon mal einer von genau dieser Stelle gesprungen. Hat es nicht überlebt? Hat es nicht überlebt, ist ein klein bisschen Scheps aufgekommen, sofort gestorben. Arnim stellt sich dann noch da oben so, damit er sich nicht mehr halten muss, einfach schräg in den Wind. So. Darf ich mir was wünschen? Kannst du im Hintergrund Under Pressure von Queen langsam singen? Under Pressure. Er stellt sich schräg in den Wind und. Nee, ich muss gerade erst. Leute, ja? Jetzt, ich baue gerade hier Spannung auf. Ja, mega. Aber um darauf zu hängen mit dem Song, ich muss eher an den Song Jetzt musst du springen von Element of Crime denken. Würde jetzt der Wind nachlassen, der würde einfach von überplumpsen. Mhm. Also er steht da oben, weißt du, kann man sich gut vorstellen. Volle Knäcke dagegen. Er stellt sich einfach gegen den Wind und er würde einfach, wenn er weg wäre, plumpsen, sterben. Er steht insgesamt 30 Minuten da oben, bevor die Kameramänner das verabredete Zeichen geben. Gott, oh Gott. Was ist denn Problem? Na, die warten halt, bis das Licht passt, bis sie soweit sind, bis der Film drin ist, bis, keine Ahnung. Ja, aber halt, dann könnte man sagen, okay, wir haben jetzt alles fertig, jetzt kletter hoch. Hätte man auch vorher machen können. Hat wieder keiner durchgedacht. Naja, du hast ja auch nicht unendlich viel Filmmeter. Ja, klar. Kannst ja nicht alles vorher schon verballern. Er muss jetzt beim Sprung ungefähr 5 Meter überbrücken, plus das, was der Wind ihn vielleicht wieder in Richtung Brücke drücken könnte. Und springen, hocken, rudern, platsch. Bis auf eine Sehnenzerrung im Bein geht der Sprung gut. Wow. Sehnenzerrung ist schon ein Medium. Ja, aber eine Zerrung Verletzung. Ist eine Zerrung. Der Arzt verordnet ihm 8 Tage Ruhe. Mhm. Was er ignoriert. Doch schon am nächsten Tag steht er auf dem Zug. Na ja, genau. Bereit, den verabredeten Sprung vom Dach ins Hafenbecken zu wagen. Er hat jetzt einen Komplizen genau an die Stelle gestellt, wo er dann abspringen muss. Also der Zug fährt ja da über diese Brücke und er muss dann schon relativ genau zwischen den Pfeilern durch da irgendwie runterspringen. Und genau in dem Moment, wo er springen müsste, kommt aber ein Zug entgegen und er kann den Mann nicht sehen. Oh. Also okay. Er bleibt aber alles gut, er bleibt einfach stehen, okay. Ja, er springt gut, nicht. Gut, ja. Gut. Sie machen das Ganze nochmal. Nächster Versuch, er bindet jetzt dann ein Taschentuch ans Geländer statt dem Mann. Stellt dann aber auf dem Dach fest, dass er das Geländer auch nur an Teilen sehen kann, auch nicht durchgängig und damit auch das Taschentuch nicht sehen kann. Und weil er sich jetzt nicht die Peinlichkeiten des dritten Anlaufs geben will, macht er einfach mal. Springt er einfach ungefähr an der Stelle. Okay. Ungefähr. Also feige ist er nicht gerade. Nein. Doppelsalto, platsch, alles gut. Er ist haarscharf an irgendwie so einem Schiffsanlegeding vorbei. Oh. Alles gut. Puh. Für den kommenden Tag ist noch ein ganz besonderer Stunt geplant. Aber der braucht ein bisschen Vorbereitung. Ich wollte gerade sagen, irgendwie, das ist ja gerade hier die große Revue, was der hier abfährt. Ja, das ist volle Feuerwerk. Auf den nächsten muss er sich ein bisschen vorbereiten. Also er verkleidet sich als Blaumann, besorgt sich auf dem Schrottplatz eine Fahnenstange und marschiert damit, also die packt er irgendwie so auf sein Fahrrad und marschiert damit zum Gebäude der Hamburger Versicherungsgesellschaft, das gleichzeitig auch das Gebäude der Polizei ist. Okay. Das ist etwa 30 Meter hoch und da geht er jetzt mit seiner Stange rein durchs Treppenhaus rauf aufs Dach. Ja. Er wird noch kurz aufgehalten im Treppenhaus und gefragt, was er denn mit dem Ding hier will. Fahnen anbringen. Genau, Fahnen anbringen, Weisung der Direktion und wir glauben ihn, lassen ihn weiter. Also geht er hoch, schraubt Fahnenmast an. Ist das eigentlich schon ein Hochhaus mit 30 Meter? Naja, knapp. Und ein hohes Haus, ein auf hohes, jeden Fall. Er steigt der Polizei also in aller Seelenruhe aufs Dach, installiert seine Fahnenstange, hisst die Hamburger Flagge und dann geht er zurück ins oberste Stockwerk. Sein Plan? Ohne Sicherung oder Sprungtuch aus dem Fenster hechten, die vom Dach hängende Fahne greifen und lässig zurück ins Haus hangeln. Mit einer Rolle segelt Arnim also durchs Fenster, schnappt sich die Fahne, klappt, soweit easy. Schaut mal kurz nach unten. Und die Fahne hält es auch. Die Fahne hält es aus. Die hat er ja selber angebracht. Er hat sich ja versichert, dass das auch tatsächlich das hält. Also noch. Er sieht nach unten, tausende Menschen unten, alle da, um das Spektakel mit anzusehen. Und guckt mal kurz runter und dann klettert er los nach oben. Und dann hört er ein Er hält erst mal inne. Jetzt kriegt er dann doch etwas Muffensausen. Versucht rauszufinden, woher das Geräusch kam. Und guckt nach oben, klar. Shit. Fahne ist oben eingerissen. Und das dummerweise auch noch an der Seite, die dem Haus zugewandt ist. Also, sodass der Weg zum Haus für ihn weiter wird. Also, er besinnt sich erstmal, ruhig bleiben. Er versucht es vorsichtig mit Schwingen in Richtung Haus. Wieder. Er ist ungefähr 6 Meter vom Fenster entfernt. Also auch schon eine ordentliche Distanz. Schwingt erneut. Wieder. Zwischenzeitlich fragt er sich, ob die Feuerwehr vielleicht unten einfach schon ein Sprungtuch ausgebreitet hat und ob er wohl einfach loslassen könnte. Schwingt nochmal. Die Fahne ist schon so weit eingerissen, dass das Haus aber eigentlich zu weit weg ist, ja, dass er nicht ohne weiteres dahin kommt. Und plötzlich dann kommt einer der Assistenten der Wochenschau auf die Idee, ihm eine Stange aus dem Fenster rauszuschieben, an der vorne eine Schlinge dran ist. Und irgendwie schwingt er da nochmal hin und kann irgendwie seinen Fuß in diese Schlinge stecken. Oh. Der Assistent beginnt zu ziehen und Arnim hängt waagrecht dann so zwischen Fenster und Fahne. Oh, fuck. Ja, erstmal gut, weil naja, der weil Fuß hängt. Keine geile Situation. In seiner Biografie steht an dieser Stelle: Irgendwie kam ich mir sehr komisch vor in dieser Situation. Die Schrecksekunde war längst überwunden und deshalb kann mich dies hier gar nicht mehr aus der Ruhe bringen. Also Arnim hat die Ruhe weg, die Schaulustigen nicht so. Auch an den Fenstern in den Räumen der Versicherung stehen ganz viele Leute und da sieht er, wie eine Frau ohnmächtig wird und weggetragen wird. In seiner Biografie schreibt er dann auch. Ein Sprungtuch eingewickelt, das dann weggetragen wird dafür. Gott sei Dank hat man das hier gerade. In seiner Biografie schreibt er: Verzeihung, gnädige Frau, es war wirklich nicht meine Absicht, Ihnen Scherereien zu bereiten. Und mittlerweile hat jetzt der Assi mit der Stange auch Versteigerung bekommen. Also sie sind zu zweit, haben diese Stange. Man kann ihn halten jetzt. Man kann ihn halten. Er fragt auch: Habt ihr mich? Und sie sagen ganz fest und ihr bleibt ja auch nichts anderes übrig. Er lässt die Fahne los, kann mit dem Arm. Oh. Kann mit dem, das kommt reichlich schön. Spät, kann mit dem Arm den Sturz gegen das Gebäude so ein bisschen abfangen, aber sein Fuß bleibt in der Schlinge, das ist wichtig, der hält. Und er greift dann blitzschnell nach dem Fenstersims und zieht sich nach oben, klettert durchs Fenster in Sicherheit. Tada. Puh. Ich kann euch einen Teil des Stunts in Videoform zeigen. Oh ja. Aber da frage ich mich jetzt schon ein bisschen, wie spektakulär ist es, wenn du jemand, so einen Stuntman, dann auf die letzten Meter noch retten musst? Natürlich, jeder ist froh, der es gesehen hat, dass es noch gut ausging. Wir gucken mal. Ja, tatsächlich, so ähnlich habe ich mir vorgestellt. Also das ist jetzt so auch wieder mega kurz, ja. Ganz ich kann euch später noch was von dem Sprung zeigen, aber das ist nur in so einer Kompilation mit anderen Dingen, die will ich jetzt nicht spoilern. Aber man sieht, wie er gerettet wird mit dieser Stange. Was einfach absurd ist, ja. So ohne Sicherheitsvorkehrungen im Gebäude der Hamburger Polizei. Wichtige Randnotiz, ja, dass ich es nicht vergesse. Arnim hat in den Jahren zuvor vergeblich versucht, sich versichern zu lassen. Er hätte bei Lloyd in London, die versichern ja alles, hätte er unter Vertrag kommen können, aber die Beiträge waren unmöglich. Horrend. Unmöglich für ihn. Das ist ja auch ist tatsächlich. Lloyd versichert alles? Das ist so ein Known Fact oder was? Ja. Die versichern den Arsch von, wie heißt die, Jennifer Lopez und die Beine von Fußballern und sonst wen. Also die versichern und die alles. Hände von E-Sport-Spielern. Aber das ist die eine Adresse auf der Welt, die das macht? Ja. Ah, okay. Also das sind zumindest so die, soweit ich weiß. Die machen da auch so ein bisschen die Kunst raus, dass die halt dann individuelle Angebote machen und dann halt so Fame damit. Ich vermute es. Genau, und dann halt auch Beträge in Millionenhöhe. Aber wenn ich jetzt meine linke Klöte versichern wollen würde? Wenn du das Geld dazu hast, versichern die auch das. Die berechnen ein individuelles Angebot. Die berechnen halt das Risiko und dann. Krass, okay. Irgendwann 1951 einigt er sich dann mit dem Deutschen Ring, also mit einer deutschen Versicherung. Die schließen zwar Unfall aus, was jetzt ein bisschen blöd ist, aber sie versichern zumindest auf die Krankenhauskosten und noch ein paar andere Dinge. Aber was heißt denn Unfall? Bei seiner Tätigkeit ist es ja Arbeitsunfall. Ja, aber ist es wirklich noch ein Unfall in dem Sinne oder ist es halt Teil der Tätigkeit, wenn du, weil guck mal, wenn der da wirklich von dieser Brücke runterspringt und naja, also, den Fuß zerrt, dann ist es ja, ich sag mal, es ist zwar ein Unfall oder eine Verletzung, die er dabei eingeht, aber ja kein Unfall im Sinne von, dass irgendwas Ungeplantes passiert ist. Ein Boxer zum Beispiel hat ja auch keinen Unfall, wenn er danach eine gebrochene Nase hat. Naja, aber wenn du dir bei so einem Sprung die Rippen brichst, ist das natürlich nicht beabsichtigt, sondern die Nummer ist ja da herauszukommen. Aber also, was bringt denn diese Versicherung dann? Naja, die kommen im Zweifelsfall für die Krankenhauskosten auf. Und das ist okay, schon, aber dann ist es ja versichert. Ja, es ist halt zum Beispiel, glaube ich. Wenn er sterben würde, wäre es nicht versichert. Naja, oder wenn er berufsunfähig wird oder so. Ja, das ist sowas, ist, glaube ich, dann auch. Wahrscheinlich auch kein Gehalt. Weiter Zahlungen werden. Ja, also die genauen Details kenne ich nicht, aber sie kommen für einen Teil der, so kann man sich vielleicht vorstellen, sie kommen für einen Teil der Kosten auf, aber bei weitem nicht. Ist er unterdessen bekannt? Weil ich meine, das ist halt auch das Nächste, dass es vielleicht zum Prestige ist schon. So halb, ja. Okay. Er ist jetzt schon aus dem Stern und diese Wochenschau und so, man kennt schon. Das kann ja Marketing-Coup der Versicherung sein. Guter Punkt. Dankeschön. Denn Dahl freut sich so dermaßen darüber, dass er diese Fahnennummer im Gebäude des Deutschen Rings abzieht. So, ja. Und auch später bei dutzenden Gelegenheiten eigentlich Werbung für diesen Versicherer macht. Und da gibt es auch ein schönes Best-of-Video. Da will ich, das müssen wir uns nicht ganz angucken, aber ich möchte den auch mal kurz, dass ihr den auch mal richtig gesehen habt, ja, und ihn mal hört. Dann möchte ich euch auch das noch mal ganz kurz zeigen. Erkennen Sie ihn wieder? Klar, das ist doch Arnim Dahl. Junge, Junge, Arnim. Vielleicht kann das ins Auge gehen. Um Ihre Zukunft machen Sie sich wohl keine Sorgen. Oh doch, ich bin ja gut versichert. Macht denn da die Versicherung überhaupt mit? Warum denn nicht? Der Deutsche Ring. Seit 10 Jahren schon. Und wir kommen blendend miteinander aus. Ja? Ich finde die Stelle zu einem Regenrinne gerade hoch. Millionen wissen. Diese alten Werbungen sind einfach der Hit. Gut ja. Gesichert. Einen können wir uns mal angucken und dann. Ja. Na? Erkennen Sie ihn wieder? Klar, das ist doch Arnim Dahl. Da rennt er auf einem Zug entlang gerade. Fahnen und springt von ihm spektakulär runter ins Wasser. Sagen Sie mal, um Ihre Zukunft machen Sie sich wohl keine Sorgen. Jetzt sind Sie beim Kaffee. Ich bin ja gut versichert. Ah. Macht denn da die Versicherung überhaupt mit? Warum denn nicht? Der Deutsche Ring. Seit 10 Jahren schon. Und wir kommen blendend miteinander aus. Also dieses, wir kommen blendend, das wird so ein bisschen sein Signature-Werbespruch. Weil er halt auch mega bisschen die Kamera starrt dabei. Ja. Dezent creepy. Ich liebe solch alte Werbungen. Ich habe mir damals von der Stadtbibliothek aus Höchstadt, wo ich herkomme, mir damals so eine Multimedia-CD ausgeliehen mit alten Werbungen. So prägende Werbungen der verschiedenen Jahrzehnte. Ich finde, Werbung ist so ein interessantes Medium, gerade die älteren Sachen. Tolles Zeitzeugnis. Ich habe auf Dreisat mal einen stundenlangen Zusammenschnitt von 80er-Jahre-Werbung gesehen. Das habe ich, glaube ich, auch schon mal erzählt. Und ich hatte in meinem ganzen Leben, glaube ich, noch nie so ein Kindheitsflash. Ja, total. Und hast du erst mal gemerkt, wie viel Werbung du halt geguckt hast als Kind. Da kam dann so Karte Door und so Eis, was halt gar nicht mehr gibt. Und es fängt schon immer an, finde ich, wenn du irgendwie diesen MB-Jungen siehst, der gegen diesen riesigen Gong haut, wo ich auch gerne wüsste, was ist aus diesem Jungen geworden? Das wäre mal eine coole Aufgabe für einen, ich vermute, US-Amerikaner, der mal diesen Jungen wieder ausfindig macht. Also, und nochmal gegen so einen Gong hauen lässt. Die Versicherung. Dahl zahlt 1200 Mark im Jahr an die Versicherung und da ist auch eine Menge Geld damals. 33% Risikozuschlag enthalten, den in der Form auch Feuerwehrleute oder Dachdecker bezahlen müssen. Also es ist schon ein halbwegs normaler Versicherungsvertrag dann am Ende. Ja, und Dachdecker sind auch bei Lebensversicherungen sind, also auch so Berufsunfähigkeit, sind Dachdecker höchste Risikogruppe. Da zahlt sie den meisten Aufschlag. Mhm. Tatsächlich ist jetzt dieser Wochenschaubericht ein Knaller geworden. Ja. Arnim verneigt sich bei der Uraufführung im Kino vor einem tosenden Publikum. Das ist was sonst nur Filmstars machen. Ja. Wow. Dann klingelt das Telefon und das Live-Magazin aus New York fragt ein Interview an. Per Brief meldet sich Sir Carol Reed, der Regisseur von Der dritte Mann, für ein zukünftiges Projekt. Und dann kommt ein Telegramm aus der Deutschlandzentrale von 20th Century Fox. Finden eure Story großartig, stopp, bitte vorläufig nicht filmen, stopp, haben wahrscheinlich größere Rolle, stopp. Wurde das in Übersee auch gezeigt? Naja, das sowas, Fox News, sowas ist dann schon mal auch um die Welt gegangen. Okay, ja. Okay. Ist ja auch spektakulär und funktioniert komplett ohne Kontext. Genau. Es kommt dann noch ein Angebot aus Übersee. Ein Stoffhersteller bietet $1,000 und einen Freiflug nach New York für folgenden Werbestunt. Er macht das gleiche wieder wie mit der Fahne, nur diesmal reißt sie nicht. Denn verlassen sie sich auf Stoffe. Ja, Stoffe. Die halten sogar Arnim Dahl. Fast perfekt. Er macht den gleichen Stand nochmal, springt an eine Fahne, die reißt und von dort aus weiter zu einer zweiten Fahne, die nicht reißt. Ansonsten perfekt. Herkömmliche Fahnen können schnell reißen. Mit diesem Alltagsvorgang. Arnim entschließt sich jetzt auf dieses Fox-Ding zu warten und sagt die anderen Sachen ab. Nach einigen Wochen wird dann aber klar, dass das Projekt aufgrund einer Naturkatastrophe am geplanten Drehort platzen wird. Die wollten in Triest planen, da gab es eine Riesenüberschwemmung und sie können nicht drehen und das wird erstmal auf Eis gelegt. Jetzt zieht er sich schon wieder mit Landkarten und Gummischürzen von Haus zu Haus ziehen. Ja? Alles andere hat er abgesagt, jetzt steht er da. Dann tauchen aber Tapper und Oberscherning-Kart auf der Pitfläche auf und mit ihnen das Filmprojekt Klettermaxe. Das ist der Bruder von Horst Tappert. Ich war auch bei Tappert irgendwie gleich, aber nee, Tapper heißt der gute Mann. Es soll 3000 Mark dafür geben, dass Arnim als Stunt-Double für Albert Leeson herhält. Und das ist eine Wahnsinnssumme, ja, 3000 Mark. Und das auch noch kurz vor Weihnachten. Und es sollte das erste Weihnachten sein, wo Anims Mama aus dem Osten nach Hamburg kommt. Mhm. Also die darf jetzt dann auch reisen. Und Wahnsinn. Ja, er Moment, muss, die Mama darf zu ihm? Ja. Aber die sitzt doch in der sowjetischen Zone. Ja. Aber ja, er ist halt jetzt ein Star. Schon. Ein kleiner zumindest. Ja, ich weiß nicht, ob das damit zu tun hat oder ob das dann einfach in der Zeit war, dass man da halt mal reisen durfte. Da stand ja noch keine Mauer und da war ja, das ja noch nicht so. Ja, aber ja. Die durfte dann, die hatte eine Reiseerlaubnis. Ja. Okay. Ich weiß auch nicht, ob sie nur für Weihnachten dann kommen durfte oder aber irgendwas. Kurze Frage. Ist Weihnachten nicht wieder Brückenzeit und Spuckzeit? Naja, also muss er ja auch nach Hamburg. Mhm. Genau. Er muss jetzt auch um den Vorschuss betteln, weil der Film noch in der Vorbereitungsphase festhängt. Aber der Tabber, der glaubt so an das Projekt und an Arnim, dass er großzügig 500 Mark rausrückt. Und Weihnachten ist damit schon mal gerettet. Und Klettermaxe, also dieses Projekt, ist ihm überhaupt auf den Leib geschrieben. Ja. Er geht vollends in seiner, naja, eigentlich ist es ja eine Nichtrolle, weil er ja nur als Stuntman auftaucht. Aber die ist voller Parkour-Elemente, voller Widersprünge. Er schlägt auch dauernd neue Stunts vor. Und am Ende wird auf seinen Vorschlag hin sogar eine Szene noch in den Film hineingeschrieben, in der er sich dann als Polizist und Verbrecher selbst verfolgt. Also es ist quasi eine Parcours-Szene, wo er den Verbrecher auf der Flucht spielt und den Polizist, der ihn verfolgt. Wahnsinn, ja. Also er hat man findet auch oft YouTube-Videos von ihm, wo er als the first German Parkourist und so bezeichnet wird. Oh! Und in dem ganzen Ding muss man auch sagen, auch vor der Presse steht er dem Hauptdarsteller eigentlich komplett die Show. Ja. Vor allem, wenn es dann an die Vermarktung geht. Denn Arnim reist dann durchs ganze Land, um an Fassaden herumzuklettern und damit den Film eben zu promoten. Es gibt auch ein Video von ihm, das fand ich auch super, wo er zwischen zwei Mauern reingespreizt, also so mit den Händen und den Füßen reingespreizt und locker so an dem Haus hochklettert. Ja. Und dann gibt es die gleiche Stelle nochmal, wo er dabei auch noch ein Kind auf dem Rücken hat. Wer gibt denn sein Kind mal eben dafür her? Ich weiß nicht, aber wenn ihr das Idioten, wenn ihr das noch kurz sehen wollt, das habe ich euch auch noch mitgebracht. Machst du Vollbildmodus vielleicht? Okay, für alle, die es jetzt nicht sehen. Also alle. Er geht eine Hauswand hoch. Im Prinzip, als wenn er einen Schlot hochklettern würde. Ja. Genau, also sozusagen er ist 90 Grad gedreht, und er Beinen liegt ab. Und die Hände vorne pressen gegen die eine Mauer und die Füße auf der anderen Seite gegen die andere Mauer. Habe ich doch gesagt. Und läuft damit nach oben oder geht damit nach oben. Genau, und mit einem Kind auf dem Rücken. Weil gerade der Ausstieg oben, der sah schon auch ein bisschen gefährlich aus, als er dann oben dann drüber klettert. Für die Tournee, auf die er geht, erhält er 6.000 Mark. Also nochmal das Doppelte von seiner Filmdarstellung, was ein Traumgehalt ist. Ja. Ja, Hammer. Und er klotzt jetzt für das Geld auch wirklich ordentlich ran. Ja. In einer Stadt verkleidet er sich als Gangster, kauert auf einem Auto, das von einem falschen Polizeiauto verfolgt wird und springt dann auf den Platz in der Stadt ab, springt über den Platz, rennt mir nichts, dir nichts, eine Hausfassade hoch, turnt lässig von einem Dach zum nächsten und hangelt sich am Ende mit einem Seil wieder hinunter und solche Dinge. Aha. Das zieht so viele Zuschauer an, dass seine Show in Düsseldorf sogar abgesagt werden muss, aus Angst, dass die Menschenansammlungen den Verkehr gefährden könnten. Ich sehe das Ende von dieser Folge leider schon fast ein bisschen auf uns zukommen, entweder, dass er irgendwo mal wirklich tödlich verunglückt oder aber, dass er dann tatsächlich irgendwann so einen Absturz hat, dass er danach sozusagen sehr stark erkrankt beziehungsweise so stark verletzt ist, dass er nie wieder so arbeiten kann. Aber gucken wir mal, ob es soweit kommt. Verletzung ist ein gutes Thema. In der Zeit zieht er sich eine Verletzung zu, weil er bei einem Sprung auf eine Mauer löst sich ein Stein und in seinem Versuch, diesen Stein davon abzuhalten, auf die Menschenmenge runterzustürzen, stürzt er und ich weiß nicht, ob er sich was bricht oder was prellt oder irgendwas. Er muss jedenfalls die Tour vorzeitig beenden. Ziemlich heldenhaft wieder. Nein, das ist ein dufter Typ. Ich dachte, das hätten wir jetzt schon klargestellt. Ja, ein Knorker. Trotzdem werden seine Hoffnungen, jetzt groß im Filmgeschäft rauszukommen, wieder nicht erfüllt. Stattdessen meldet sich ein Margarinehersteller. Für den setzt Arnim sich auf einen Fabrikschornstein und liest Zeitung. Dann kommt ein Hubschrauber, der ein Seil hinablässt, an das er sich hängt und ihn so dann zum Boden transportiert. Ein Hubschrauber. Dann greift Arnim zum Mikrofon und verkündet der wartenden Zuschauermenge, diese Kraftanstrengung konnte ich nur umsetzen, weil ich gute Margarine esse. Also ja. das ist so Live-Werbung irgendwie. Das finde ich ein ganz geiles Konzept eigentlich. Es skaliert nicht. Das skaliert nicht. Er darf dann auch Rühmann dubeln in dem Film, wenn der Vater mit dem Sohne. Oh. Ihm wird aber jetzt auch so langsam klar, dass so dieses Filmding, dass das jetzt nicht so hundertprozentig seins ist, ja, dass er es schon lieber hat mit einem Publikum. Ja. Mal ganz ehrlich, es ist auch etwas, was ich tatsächlich am Podcast manchmal vermisse, ist ein Publikum. Wir ich liebe das Podcasten. Dauernd läuft jemand vorbei. Ja. Diese aufbrannende Euphorie, die du einfach kennst. Aber ja, tatsächlich, du kriegst gerade beim Impro-Theater, lebt davon, dass du dich halt mit dem Publikum austauscht und dass du ein Publikum so als Feedback-Position hast, die einerseits so eine Motivation und auf der anderen Seite so ein Feedback-Kanal sein kann und ist. Und das ist auch ein Grund tatsächlich, warum ich mir irgendwann mal erträume, dass wir das irgendwann mal live vor Leuten machen. Was wir ja schon getan haben. Ja, ja, ja. Hat jemand zugehört. Wo wir, ja. Die sind aber nicht deswegen gekommen. Ja, das ist ein Unterschied. Genau, also wo wir wirklich sagen, wir buchen mal eine Location dafür oder werden gebucht und machen das dann irgendwo vor Ort. Vor, also, keine Ahnung, 20, 30, 40, 99 Leuten. Ihr hört, uns kann man buchen. Nee, am liebsten irgendwo bei einem im Wohnzimmer zu Hause. Wenn der Typ mit der Grillfeier mit seinen Freunden, ey, uns kann man buchen für Grillfeiern. So, wir erzählen dann die Geschichte deinen Freunden. Ich würde ab 25 Leuten finde ich gut. Also er sagt ab 25.000 Euro. Nein, ab 25 Leuten. Also weniger. Also die Schauspielerei ist nicht mehr das für ihn. Ja, also es ist jetzt nicht so, dass er das einfach hier jetzt zack von heute auf morgen an den Nagel hängt, aber er wird eigentlich lieber schon in der Öffentlichkeit rumturnen. Und also sucht er sich lieber so Jobs, wo er bei Kaufhauseröffnungen zum Beispiel ein bisschen irgendwie rumspringen kann, rumklettern kann und in der Wochenschau tritt ab und zu mal auf. Er springt von Kränen in Hafenbecken oder ein cooler Stunt, da setzt er sich in so einen Traktorreifen und kullert 30 Meter den Berg runter und dann ab ins Meer und was man halt so macht. Eine seiner spektakulärsten Aktionen ist in Travemünde. Da will er sich unten an ein Sportflugzeug hängen, das über dem Hafen hin und her fliegt, während er unten dran Kunststückchen aufführt. Er plant dann das Spektakel mit einem todesmutigen 40-Meter-Sprung bei ungefähr 100 km/h ins Wasser. Für die Nummer versammeln sich 30.000 Zuschauer. Was ich schon echt krass finde. 30.000. Also wir hatten das ja schon in der letzten Folge, ne? Das ist Festivalgröße. Genau, das sind so diese Zeiten, wo so spektakuläre Dinge passieren, ja? Wo man einfach dann hinfährt und sich das anschaut, wie jemand mit einem Raketenauto die Bahnstrecke entlang heizt. Und das ist ja oder, wirklich ein Straßenfeger, also sozusagen. Das ist oder mega nicht, krass. Dass da so viele Leute an eine Stelle auch zusammenkommen. Es gibt ein bisschen Probleme in der Vorbereitung. Es gab irgendwie Stress mit dem Flugzeug. Es muss spontan eine Ersatzmaschine aus Dänemark anrücken mit einem jungen Piloten, der weder Deutsch noch Englisch spricht, was so ein bisschen blöd ist. Ei. Und da kann sich auf sowas, kann man sich auch nicht so richtig vorbereiten. Ja? Also alles, was er trainiert hat, war, er hat sich die Tage vorher immer wieder vom Zehner ins Freibad fallen lassen, um so seine Reaktionsfähigkeit und Körperbeherrschung zu trainieren. Also, ich wollte sagen, es gibt jetzt auch kein Freibad, das man eben den 50er hat, damit du mal sowas probierst. Es gibt wenige, ja. Und die Keines, um genau zu sein. Die Turnmanöver an diesem Flugzeug, sowas, an Helikoptern und so, hat er ja Ähnliches gemacht. Das klappt eigentlich auch trotz Sprachschwierigkeiten ganz gut. Als es dann aber an den Absprung geht, ist das Flugzeug viel zu tief. Ja, auf knapp 18 Meter kann er nicht mal ein Salto machen. Und den Salto braucht er aber ein bisschen, um sich zu stabilisieren und auszurichten. Und also der Salto bringt ihm eigentlich ein Stück weit Sicherheit. Ja. Okay. Und es hilft aber nichts, weil er kann dem Pilot einfach nicht klar machen, was er von ihm will. Und er muss springen, wenn das Publikum, 30.000 Leute, ja, wenn er die nicht enttäuschen will. Sprung, Platsch, Landung, Fuß voraus, alles gut. Aber es ist halt nicht annähernd so spektakulär wie 40 Meter. Also ich meine, von 18, da lässt er sich im Zweifelsfall wahrscheinlich auch auf den Rücken fallen und es macht ihm nicht viel aus. So, ja. Also es geht jetzt die Jahre so zu, wir sind jetzt 1953. Wie viele Jahre hat der gute Mann jetzt auf dem Buckel? Weil ewig machst du sowas ja nicht. Geboren 1922, also ist er jetzt 31. Ja. Er hat jetzt im Leben eigentlich zu was gebracht. Ja? Er führt ein anstrengendes Leben, aber er folgt seiner Leidenschaft. Er kommt herum, verdient ausgesprochen gut. Ihm plagt die Ungewissheit, genau wie du es gerade ansprichst. Und langfristig ist es ja keine gute berufliche Perspektive. Wie lange macht man das? Mhm. Ja, was ist, wenn er sich verletzt? Und, aber er kann ja vielleicht auch von seinem Ruhm zehren ein Stück weit. Vielleicht, ja. Er kriegt so ein bisschen Vorgeschmack auf diese Ungewissheit, als er dann 19, wann war das Wunder von Bern? 1954? Ja. als die deutschen Jungs in Bayern gerade Weltmeister werden, kraxelt er irgendwo in der norddeutschen Provinz eine Feuerwehrleiter hinauf. Das ist so eine dreiteilige Leiter, die so ineinander geschobene Teile hat. Und die ist nicht richtig verriegelt. Und als er ungefähr auf halber Höhe ist, rutscht der obere Teil einfach nach unten durch. Und er kann gerade noch seine Hände wegziehen, die wären ihm einfach sonst abgeschnitten worden. Einen Fuß kann er wegziehen, aber den zweiten muss er halt stehen lassen. Und der wird ihm dann ordentlich gequetscht. Also er ist noch nie mal gebrochen, ordentlich gequetscht. Kommt wirklich mit einem blauen Fuß in dem Fall davon. Ja, was für ein Auge. Glück wieder. Aber hatte er die Badehose dabei? Er hatte die Badehose dabei. Ah. Aber derlei Blessuren sind halt häufig, ja. Hat er denn die Badehose? Der hatte immer irgendwie zumindest im Gepäck oder einstecken oder sonst was. Groß ist er ja auch nicht. Das ist halt sein Glücksbringer, wo man sowas halt hat. Ich glaube nicht, dass er sie trägt. In meinem Arsch. Ich kann jetzt aber auch an keine Stelle mich erinnern, wo es explizit ausgeschlossen wäre, dass er sie trägt. Vielleicht trägt er sie auch. Er hat sie dabei. Vielleicht hat er sie einfach in der Hosentasche. Aber dann kommt Wilhelmshaven. 20 Minuten lang klettert Arnim dort auf den größten Kran im Hafen. Das ist so einer mit so einem riesigen Ausleger. Und während er da so hochklettert, bricht plötzlich ein Megagewitter los. Also klettert er wieder hinunter, die Veranstaltung wird abgeblasen. Ja, aber das kann er so ja nicht auf sich sitzen lassen. Ja, das sind Leute ja extra für ihn gekommen. Und er klettert runter und kündigt an, morgen mache ich den Stunt nochmal. Wieder Gewitter? Nee, und das Unwetter ist auch gar nicht das Schlimme. Das Dramatische ist, und das ist schön, dass ihr gerade schon drauf so gepocht habt, er hat tatsächlich seine Glücksbadehose in Hamburg vergessen. Nein. Und das raubt ihm schon so ein bisschen die... Das ist jetzt psychologisch halt auch unglaublich schwierig. Das raubt ihm die Zuversicht so ein bisschen. Ja, er steigt jetzt quasi unbewaffnet auf diesen Kran. Er macht auf dem Ausleger dann seine Handstände, er hängt sich dann an den Haken, wo er dann mit einer Hand hängt, nee, ich glaube mit einem Bein hängt und dann so Zeitung liest und macht halt seine Faxen, ja. Am Ende der Nummer wirft er zwei Fackeln hinunter ins Wasser und zählt, wie lange die unterwegs sind, 21, 22, 23, 24, 25, bedeutet für ihn ungefähr 47 Meter. Eine krass gefährliche Höhe. 47 Meter, schon, das will man eigentlich nicht mehr einfach so runterspringen. Und das auch noch ohne Talisman. Er springt, kurz bevor er aufkommt, wird er von den Scheinwerfern unten so geblendet, dass es ihm das Timing versaut und seine Körperspannung nicht passt. Oh. Unter großem Beifall taucht er zwar direkt wieder aus dem Wasser auf, aber an Schwimmen ist nicht zu denken. Er hat solche Schmerzen im Rücken, dass er sich nur mit Mühe und Not über Wasser halten kann. Und es dauert echt endlose Sekunden, bis überhaupt jemand merkt, dass etwas nicht stimmt. Oh Gott, vor allem, wenn er jetzt immer so rumblödelt, dann denkst du ja auch so, oh, jetzt machst du wieder einen lustigen Trick, jetzt bleibt er noch im Wasser und planscht. Und genau. Oh, dem geht's nicht gut. Genau. Also es dauert wirklich zig Sekunden. Oh. Sie fahren dann hin, es sind ja Rettungskräfte bei sowas immer in der Nähe und ziehen ihn aus dem Wasser. Die Diagnose im Altonaer Krankenhaus: Wirbelbruch. Und das bedeutet mindestens ein halbes Jahr Bettruhe. Ja. Und das alles nur wegen der Badehose. Also ist schon echt hart. Von seinem Vater hat Arnim ja den sparsamen Umgang mit Geld gelernt. Und gut, dass er die Versicherung hat, die ihm die Krankenhauskosten zahlt. Genau. Hoffentlich. Ja, das schon. Seit 10 Jahren kommt er ja gut mit denen aus. Ja. Er hat es ja mehrfach betont. Und er hat jetzt ein gutes finanzielles Polster und er überlegt, was er jetzt dann macht, ne? Ob das jetzt das Ende seiner Karriere ist. Ich meine, nach einem halben Jahr hast du halt auch Muskeln ordentlich verloren. Ja. Also ich meine, da ist er dann auch ordentlich im Rückstand. Ja. Er würde eigentlich sich ganz gerne ein Kino kaufen. Das ist so ein heimlicher Traum von ihm. Ja? Oh. Dazu würde das Geld vielleicht sogar reichen. Da sind wir schon zwei. Aber als er aus dem Krankenhaus kommt, wartet eigentlich schon die nächste Filmrolle auf ihn. Ja, er trainiert ein paar Wochen, ist dann eigentlich relativ schnell wieder fit. In zwei Bayern im Harem. Mit Thomas Alter, Gottschalk und... Der Filmtitel, meine Güte. Na, da muss ich an den, wie heißt der, aus ein Bayer auf Rügen denken hier? Der Otfried Fischer. Nein. Der mit dem Moped. Oh Gott, ich bin so vergesslich. Keine Ahnung. Mir fällt es nicht ein. Ah, der nicht dem Motorrad? Ja. Ich weiß nicht, wie du meinst. Okay, danke. Wenigstens was. Der auch in Auf Achse gespielt hat? Das kann sein, weiß ich jetzt, kann ich dir nicht hundertprozentig sagen. Super, dass es du jetzt weißt und sonst niemand in dem Podcast zuhört. Ihr seid nicht bei der Sache, Jungs. Ihr seid bei meinem Bayer auf Rügen, oder? Richtig. Es gibt ein paar Verfolgungsjagden auf Dächern, einen Sprung von irgendwas runter in den Hafen, insgesamt nichts Wildes. Außer vielleicht der eine Sprung von dem Hochseedampfer ins Meer. Denn da hat niemand dem Kapitän Bescheid gegeben. Die hatten nämlich Angst, dass der Kapitän einfach dass der da einfach zu vorsichtig und zu viel Gas weg und dann einfach den Stunt versauen würde. Nichts anderes. Also sagt die Filmcrew dem Kapitän einfach nicht Bescheid, lässt Arnim springen und es dauert eine Stunde, in der Arnim Wasser treten muss. Er wusste es ja auch nicht. Bis ihn dann wieder rausziehen. Bis der Tanker gewendet ist und sie wieder rausziehen. Weil der volle Kraft voraus unterwegs war. Genau. Ja klar, und bis so ein Dampfer wendet, ne? Oder so ein sehr schon. Großes Boot. Dauert schon ein bisschen. Nächste Rolle, Spiel wie immer. Vor allem stell dir vor, du bist dann oben und dann bist du total fertig. Ja, und morgen machen wir es nochmal, weil irgendwie, wir haben vergessen, Abdeckung von der Kamera runterzunehmen. Genau. Die nächste Rolle ist in Schinderhannes. Da verliert Arnim einen seiner Zähne, als er... Also bei einem Stunten Zahn ausschlagen soll. Also das ist ziemlich, es ist eigentlich viel witziger, als sich einfach einen Zahn auszuschlagen, sondern er springt in dem Stunt an einen Kronleuchter. Der hat aber schon so lange gebrannt, dass das ganz viel Wachs in den Kerzen war und das tropft ihm in die Augen und er sieht nichts. Ja? Und er soll von dort aus auf die Festtafel plumpsen, kriegt er auch wunderbar hin und soll dort laut Drehplan einfach sich was zu essen schnappen und reinbeißen. Mhm. Aus Kostengründen ist da aber Teile des Essens echt und Teile des Essens nur eine Attrappe. So aus Gips oder so. Und dann, genau. Oh. Und weil er nichts sieht, greift er sich die Attrappe und beißt hinein und dabei verliert er einen seiner Zähne. Finde ich mega spektakulär. Dann meldet sich wieder Foxfilm. Trotz der Enttäuschung beim letzten Mal folgt Arnim dem Ruf. Und die wollen ihn jetzt nach Amerika holen. Kuru, kuru. Kuru, kuru, kuru. Ich wusste gar nicht, dass Füchse so rufen. Er reist also nach New York, macht vorher aber noch privat ein paar Monate Urlaub in Südamerika. Und von dort aus fliegt er dann nach New York, wobei sich der Flug so ein bisschen verzögert, weil 30 Minuten nach dem Start plötzlich der Motor brennt und das Flugzeug nochmal umdrehen muss. Und er so, ja, alles klar, geht einfach nach draußen, referiert's, auf dem fliegenden Flugzeug. Das hätte alles so schön gepasst, ja. Nee, tatsächlich, die landen wieder und er fährt dann ein paar Tage später mit dem Auto nach New York. Er meldet sich bei Foxfilm, kassiert erstmal einen Vorschuss und bekommt die Anweisung, erstmal den Kopf unten zu halten, denn er müsste eigentlich offiziell ins Land kommen mit großem Tamtam und so. Also muss er ein paar Wochen später mit einem kleinen Kutter in den Hafen rausfahren, dort auf ein großes Boot aus Europa umsteigen und dann mit Fahnen und Marschkapelle und dem ganzen Pipapo vor der versammelten Presse offiziell nach New York einreisen. So ist halt Showbusiness. Dann macht er natürlich alles, kommt in den Hafen an, wird interviewt, fährt dann mit den Pressefuzzis direkt zum Empire State Building, macht dort einen Handstand auf dem Geländer, bevor es dann weiter zum CBS-Studio geht. Dort springt er vor laufender Kamera durch eine Glasscheibe. Weil er aber vergessen hat, seine Füße zu bandagieren, verletzt er sich prompt an den Füßen. Ist jetzt insgesamt nicht so schlimm, sieht aber halt fies aus, wie ihm dann so das Blut so aus den Schuhen läuft. Und witzigerweise verschafft ihm das mega Respekt bei seinen amerikanischen Gastgebern. Also er wird dann wochenlang noch auf diesen TV-Auftritt angesprochen von Taxifahrern, von allem, weil er da halt stand und offensichtlich sich davon nicht unterkriegen hat lassen. Ja, ich sag nur, die Füße geblutet. Ein very tough German an der Stelle. Also das kam fast noch besser an als der Handstand auf dem Empire State Building. Okay. Das Filmprojekt, für das er eigentlich gekommen ist, 9 Jahre in 20 Minuten, das wird dann in San Francisco gedreht, wo er auf einem großen, runden Turm mit dem Fahrrad im Kreis fährt, auf dieser ganz schmalen Brüstung. So, natürlich auch komplett ohne Sicherung. Ja, aber so ein bisschen absurd fühlt sich für mich an, dass jetzt der diese Nummer mit dem Fahrrad macht, weil klar, der ist jetzt akrobatisch sehr begabt und der macht da diesen Handstand und kann gut von weit oben ins Wasser springen und so diese ganzen Sachen. Aber mir war jetzt nicht bewusst, dass er unbedingt so mega gut mit dem Fahrrad ist. Also, dass er sich da auch so neue Sachen in so kurzer Zeit offensichtlich aber er hat schon Fahrradstunts gemacht mit seinem sonst wie Menschen. Klar, aber wie lange ist das her und wie viel macht er jetzt eigentlich eher mit Kletterei und Co.? Wie Fahrradfahren, das verlernst du nicht. Das ist wie Fahrradfahren. Ja, tatsächlich. Aber wenn du es einmal kannst. Ja. Das ist alles ein Zeitraum von kein 10 Jahren, so, ne? Über den wir sprechen. So, hat wahnsinnig viel in kurzer Zeit gemacht. Wir sind jetzt irgendwie Anfang der 1950er. Also das ist noch nicht so wahnsinnig weit. Das ist eine mega schnelle Taktung in der Folge heute. Er hat einfach so wahnsinnig viel gemacht. Toll. Nach insgesamt 10 Monaten in den USA reist er dann sehr von Heimweg geplagt wieder zurück nach Deutschland. Und ist er fertig mit den Dreharbeiten? Ja, ja. Ist Film fertig, alles ja, gut. Super. In Deutschland macht er dann auch noch ein paar TV-Produktionen und er hängt sich, ich wette, manchmal auch einfach nur zum Spaß an irgendwelche Hubschrauber. Weil ich's kann. Lässt sich von brennenden Schiffen retten, auf fahrenden Sportwagen vom Hubschrauber absetzen. Er springt mal. Ah ja, genau. Bei einem Stunt springt er von einem Güterzug aus an einen Hubschrauber, erwischt die Strickleiter aber nur mit einer Hand und rutscht ab. Also nachdem ihn der aber schon ein bisschen in die Höhe gezogen hat, knallt wieder aufs Zugdach und vom Zug runter, kullert die Böchung runter, überschlägt sich mehrmals und donnert unten dann noch gegen einen Stapel Eisenbahnschienen. Oh, au! Und diesmal ist es ein zweifacher Wirbelbruch, der ihn wieder ins Krankenhaus zurückbringt. Diesmal und, 2 Jahre. Und natürlich, ein Jahr. Und natürlich auch die Frage, wie geht's weiter? Nee, interessanterweise ist die Zeit diesmal gar nicht so lang. Also ich weiß nicht, ob die Fortschritte in der Medizin zu. Ja, ich glaube, es kommt auch auf die Tiefe des Bruchs an. Und tatsächlich endet an dieser Stelle auch seine Autobiografie. Und das kann eigentlich nur bedeuten, dass er sein Leben als Sensationsdarsteller nach nur gut 10 Jahren an den Nagel hängt. Und nach, aber lebend. Lebend und nach mehr als 100 Knochenbrüchen vielleicht jetzt auch nicht die schlechteste Idee. 100? Er hat insgesamt. Aber also mit seinen Knochenbrüchen ist er, alle hat er immer noch weitergemacht. Ja, ja, er hat ja, vieles waren kleinere Brüche, dann ja, auch Finger, Fuß, Hand, Fuß, Finger. Irgendwas. Ja, aber das tut auch gar nicht weh. Das tut auch weh, ja. Aber das, der hat ja gesagt, er nimmt, wie es kommt, ne? Hat er gemacht. Ist ja auch, wenn du dir heute so, es gab so ein Feature, nee, das war so ein Kurzding, über einzelne Leute, die früher bei dieser Jackass-Szene mit dabei waren, was aus denen geworden ist und wie die so aus heutiger Sicht betrachten, was die auch erzählen, wie viele Brüche die dabei hatten und Co. Und dann denkst du auch so, pfui, Mahlzeit. In den 1960ern beginnt Arnim jetzt aber seine zweite Karriere als Fernsehmoderator. Und da hatte ich tatsächlich auch Angst, dass ihr das vielleicht schon mal irgendwo. Vielleicht daher. Hat er einen goldenen Schuss gemacht? Nein. Der goldene Schuss? So lang war er auch nicht. Das klingt verkehrt. So lang war er auch nicht im Fernsehen. Okay. Ja, das ist schon der goldene Schuss, das heißt schon so. Klingt nach Heroin. Nee, so lang war er nicht aktiv, glaube ich. Angefangen hat er 1961 mit Hier stimmt was nicht. Das ist eine Kinder-Quiz-Show, die er hatte. Okay. Hat dann ein Jahr später eine Jugendsendung gemacht, die hieß 1 vor, 2 zurück. Und 1963 hat er mit Gefährlich Leben, das einmal eins der Filmartistik, nochmal Gelegenheit gekriegt, quasi durch Glasscheiben zu springen und sich Flaschen auf den Kopf zu zerschlagen. Und das war aber auch im Kinderfernsehen und da hat er dann auch so ein bisschen halt erklärt, wie diese Tricks funktionieren und wo die Gefahren liegen und hat so ein bisschen, war eine edukative Sendung. Schön. Am 26. Mai 1965 ist er mit einer völlig neuen europaweiten Gameshow auf der Mattscheibe zu sehen. Wisst ihr, was ich meine? Zitat. Aus der Pferdestadt Warendorf begrüße ich Sie herzlich zu dem internationalen Fernsehturnier Spiel ohne Grenzen. Und wie Sie sehen, ist hier schon alles auf den Beinen in Warendorf. Auf den Pferdebeinen, würde ich sagen. Das Konzept ist für die damalige Zeit wahnsinnig modern. Die Spielshow findet in 2 Städten gleichzeitig statt. Mhm. Teams aus Frankreich und Deutschland treten 2 geteilt, jeweils in ihrer Heimatstadt und der Heimatstadt des Gegners, simultan gegeneinander an. Mit ständig wechselnden Live-Schalten, mega aufwendig, dauernd lief Bild und Ton auseinander. Die Moderatoren sind völlig überfordert und verwirrt. Die Regie ist auch vollkommen von der Situation überfordert. Dahl versucht zu retten, was zu retten ist. Sind wir denn schon dran? Ich denke, wir haben gewonnen. Also 3 Punkte verloren. Bitte seien Sie uns nicht böse, wenn es ein bisschen durcheinander geht. Das ist ein Zitat aus der Pilotfolge. Als dann in Frankreich eine Kuh durchgeht und einen deutschen Kandidaten angreift, oh Gott, der versucht, sich auf ein Trampolin zu retten, dort aber auch von der Kuh verfolgt wird, ist und das, die Kuh fängt das Hüpfen an. Ist das Chaos komplett perfekt. Das ist absurd. Der französische Co-Moderator und Dolmetscher, also der war eigentlich als Dolmetscher für Dahl in dieser Produktion, Camillo Felgen, der bricht vor Lachen fast zusammen. Jetzt ist sie hopp und sie ist mitten auf das Ding gesprungen. Ha, sie ist die Kuh auf dem Springer. Ha, ha, ha, ha. Und du lieber Himmel nochmal drauf. Ha, ha, ha, ha. Und so. Also völliger Wahnsinn. Gibt's die Folge zu sehen? Ich habe sie nicht gefunden. Wenn das jemand ausgräbt, ich würde das so gerne sehen. Bitte, bitte das geht Format auf die Homepage von uns und postet einen Link, solltet ihr es finden. Das wäre echt herrlich. Aber das Format hat sich etabliert tatsächlich. Genau. Ja. Trotzdem oder gerade deshalb hält sich die Gameshow 15 Jahre lang im Fernsehen. Und nach dem chaotischen Piloten übernimmt Camilo Felgen dann aber die Hauptmoderation. Also Arnim ist dann wieder raus. Und der sagt, die Proben, die waren immer wunderbar. Aber dann, wenn die Sendung kam, dann war von den Proben keine Spur mehr. Das Einzige, was stimmte, was genau war wie bei den Proben, war, das war die Erkennungsmelodie. Von da ab ging alles drunter und drüber. Na, dann ist doch gut. Aber das war das Schöne dabei. Da musste man schauen, wie man rauskam. Dieser Chaosfaktor ist halt dann genau. Auch der Reiz ein Stück weit. Spiele ohne Grenzen verzeichnet Rekordeinschaltquoten, hält sich über Jahrzehnte im Fernsehen. Nach 125 Folgen gibt Camillo an Frank Elstner die Moderation ab. Ja. Und nach mehr als 200 Sendungen und weiteren Moderatorenwechseln steigt die ARD 1982 aus der Produktion aus. Aber ihr kennt es vielleicht, weil es ein paar Jahre später nochmal aufgewärmt wurde. Also ich meine mich zu erinnern, dass ich das als Kind auch im Fernsehen gesehen habe. Nee, kann ich jetzt nicht sagen. Ich kann euch auch hier kurz wir schauen mal ganz kurz nur in eines dieser absurden Spiele. Oh, jetzt muss ich kurz. Also der Gag war, dass es einerseits völliges Chaos war, andererseits aber auch komplett absurde Spiele. Der Schweizer Drachen kämpft gegen Belgien und der deutsche Drachen kämpft gegen Frankreich. Was sehen wir gerade? Wir sehen gerade Leute in einem Art Gladiatorenkostüm. Frankreich, Belgien und es schauen unglaublich viele Leute zu. Im Bild. Und jetzt auf der linken Seite vom, ich sag mal, Spielfeld sind lauter Gladiatoren. Und auf der rechten Seite kommen lauter Holzdrachen, also die Gladiatoren versuchen anzuknüpfen und die hauen mit. Ritter sieht aus wie so Hellebarden auf die, schwer gemacht wird, ihn seinen Widerhaken, die seinen Holzdrachen ein. Und die Holzdrachen werden offensichtlich von Leuten gesteuert mit so großen Scharnieren. Jetzt sieht man ein bisschen die Leute. Drachenmaul herausspeien, möchte Ihnen sagen, das ist nicht etwa nur Wasser, sondern das ist eine ganz unangenehme weiße Farbe. Also es ist absurdester Mumpitz, ja, diese Spiele. Und vor allen Dingen, weil das Visier. Aber was für ein Aufwand, die sind ja riesig, diese Holzaufbauten. Das war eine mega, so ein Spiel. Eine Megashow in Riesenarenen. Yeah. Also das war schon aus dem Jahr 1971. Da war das schon etabliert. Da war das auch schon etabliert, aber das war eine riesen Produktion. Und auch Wahnsinn, also in ganz Europa bekannt. War das immer ein Deutschland-Frankreich-Ding? Nee, da war auch Schweiz und Österreich. Okay. Und Belgien war ja gerade auch. Belgien, genau. Also das wirklich schon europäisches Format. Genau, das waren dann auch drei Nationen jetzt in dem Fall, glaube ich, sogar. Und England und also da war schon europaweit. Also Wahnsinn. Später kriegt er dann noch eine eigene Sendung 1965, die heißt Zirkus Dahl, wo er auch nochmal eine Kinderstunde hat mit Zirkus, Artisten, Clowns und allem drum und dran. Das kann man auch schon mal gehört haben zumindest. Also gesehen haben wir das nicht, aber gehört. In den 1970ern wird es dann ein bisschen ruhiger um unseren Artisten, Sensationsdarsteller und Showman. Es dauert jedoch bis ins Jahr 1992, bis er sich vollends aus der Öffentlichkeit zurückzieht. Man musste bei Dahl tatsächlich ja auch die ganze Zeit, glaube ich, an den Autoren denken. Ja, kann sein, ja. Deswegen habe ich die ganze Zeit irgendeinen Anschlusspunkt mit noch Künstler oder Autor oder irgendwas in die Richtung gesucht, aber. Also ich meinte auch die ganze Zeit, dass mir der Name irgendwoher bekannt, vielleicht dieser Bezug, und ich kannte natürlich auch Spiele ohne Grenzen und ich dachte, dass ich es damit in Bezug bringe, aber es war natürlich Quatsch, weil der hat nur die erste Sendung 1965 gemacht. Ach so. Ja, ja, also die Sendung lief dann weiter. Aber ohne ihn? Ohne ihn. Ach, okay. Ich hätte gedacht, der hätte am Anfang noch moderiert. Nee, der Co-Moderator hat ab Folge 2 quasi die Moderation übernommen und dann nach über 100 Sendungen. Aber warum denn? Das war halt, also wahrscheinlich kam der einfach so sympathisch rüber in dieser ersten Folge mit der Kuh. Weil er sich totgelacht hat und dann. Und ich glaube, Arnim war es einfach auch ein bisschen zu chaotisch. So, der war ja dann jetzt auch nicht so der Klamauker, sondern der war ja dann schon so. Wollte gerade sagen, der hatte halt die, also für ihn war wahrscheinlich der Klamauk das Geplante, und das ist ja genau das Gegenteil sozusagen, das ist ja Chaos und Klamauk, der unkontrolliert passiert. Also ich kann jetzt hier nur mutmaßen, weil wie gesagt, seine Biografie endet mit seiner Artistenkarriere, und dieses ganze Fernsehthema und so, das musste er gar nicht zustimmen, aus dem Internet zusammensuchen, das war in seiner Autobiografie nicht mehr. Ja, wobei, das finde ich immer gar nicht so fair, wenn Leute sagen, ich habe jetzt so viel erlebt, es fängt jetzt ein neuer Lebensabschnitt an und ich schreibe eine Autobiografie. Nein, ich glaube auch, das hat mit Stolz darauf jetzt nicht viel zu tun. Der hat die halt zu der Zeit dann geschrieben. Ja. Mhm. Und es gab auch noch andere Bücher über ihn. Ich habe halt jetzt dieses eine von ihm selber. Er hat dann kein Update für seine eigene Biografie quasi geschrieben. Von ihm selber gelesen. Vielleicht gibt es sogar noch ein weiteres, das weitergeht. Weiß ich gar nicht. Könnte ich jetzt gar nicht mit Sicherheit sagen. Yeah. Dahl, die Rückkehr. Am 3. August 1998 stirbt er in Wedel an den Folgen einer Krebserkrankung. Sein Grabstein in Holm, den zeige ich euch gleich auch noch, der ist einfach nur ein schlichter Steinklumpen und ein ziemlich gutes Zeugnis darüber, wie bodenständig, sparsam und bescheiden er eigentlich Zeit seines Lebens war. Ich zeige euch schnell noch den Stein und dann gebe ich euch noch ein letztes Zitat. So, das ist eigentlich, das finde ich mal einen coolen Grabstein. Das ist echt also, cool. Wenn ich mal abtrete, dann, ich brauche glaube ich noch nicht mal einen Stein. Einfach ein schöner Stein, einfach wo drauf steht Arnimdal und dann die. Einfach verscharren. Ja, genau. Ich hätte gerne einen Grabstein, wo drauf steht Arnimdal. Ich wollte gerade sagen, und es sieht halt wirklich einfach aus wie, ein Stein mit ein bisschen weißem Textmarker drauf. Schön, schlicht. Schlicht, schön. Ja. Ich entlasse euch heute. Oh, jetzt müsste ich halt, Moment, jetzt müsste ich eigentlich schon die Abschlussmelodie der Running langsam, von langsam einspielen. Präsentiert von. Ich entlasse euch aus der heutigen Folge mit einem der bekanntesten Zitate von Dahl. Lieber 10 Minuten Angst als einen Monat arbeiten. Herzlichen Dank. Schön. Dankeschön. Wir hören uns wieder, versprochen. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Tschüss. Das war Ach, das Triumvirat für historisch inspirierte Humorvermittlung. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Das war wirklich ein Feel-Good-Ding. Fand ich sehr schön. Mir ist bewusst, dass die Dings oft etwas besser ankommen, die grausamen Folgen, aber das wird's auch mal wieder schön. Ja, man muss halt nehmen, wie es kommt, ne?